Halleluja. In 1. Johannes 4, Vers 17 heißt es, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. In anderen Worten, dass wir frei vor Gott stehen können. Denn wie er, wie Jesus ist, sind auch wir in dieser Welt. Und dann sagt er weiter, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und ich habe wirklich den Eindruck ganz stark heute Abend, dass hier einige Menschen sind, vielleicht auch über Livestream, aber ich habe es richtig so gespürt, wie ein Geist der Furcht, der dich angegriffen hat, beziehungsweise dich im Griff hat fast die letzte Zeit. Es kann sein, dass da Dinge sind, die im Äußeren, die dir Anlass dazu gegeben haben. Es kann aber auch sein, dass es einfach diffuse Ängste sind vor allem möglichen, vor diesem und vor jenem. Und ich weiß so, es ist kein Wunder in dieser Zeit, wo Gott seine Vaterliebe so mächtig ausgießt, was der Feind natürlich dagegen setzt, ist genau das Gegenteil. Und das Gegenteil sagt uns, das Wort ist der Geist der Furcht. Und ich glaube, dass heute Abend wirklich ein Geist der Kraft hier ist, weil Paulus sagt auch, er hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, dass heute Abend hier ein Geist der Kraft und der Liebe des Vaters da ist, um jede Furcht aus deiner Seele auszutreiben. Halleluja, Halleluja, Halleluja, weil Furcht ist nicht in der Liebe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und die Vaterliebe Gottes möchte diese Furcht aus deinem Leben rausnehmen. Heute Abend, weißt du, frag mich nicht, wie er das macht, aber wenn dich das betrifft und du weißt genau, da ist dieser Geist der Furcht. Ich weiß, ich spreche nicht davon, dass du Angst hast, mal kurz zwischendurch, wenn einer von rechts schnell über die Straße läuft oder was auch immer und es gefährlich aussieht oder so. Ich spreche wirklich von einem Geist der Furcht, wo dich ständig immer mit irgendwas quält, wo, was vielleicht nicht mal real ist, wo vielleicht auch real ist, aber wo du einfach deinen Blick nicht weg davon bekommst. Das ist ein Geist der Furcht und es ist wie eine Festung. Und wenn dich das betrifft, ich glaube heute Abend, dass auf übernatürliche Weise die Liebe des Vaters wird dich jetzt treffen und wird diesen Geist der Furcht aus deiner Seele rausnehmen. Bist du bereit? Halleluja. Wen betrifft es? Wen betrifft es? Halleluja. Pass auf, lass uns einfach Jesus weiter anbeten. Vielleicht lass uns das Lied singen, There is power in the name of Jesus. Okay? Ja, weil ich glaube, da ist wirklich ein Geist der Kraft. Das ist ein Geist der Kraft, der Menschen treffen will. Verstehst du? Und jetzt ganz spezifisch, ich möchte bitten wirklich nur die sich jetzt gemeldet haben. Wenn wir, ihr anderen, ihr betet einfach alle Jesus an. Vielleicht ist bei dir auch noch irgendwie was, wovon Gott dich freisetzen will. Er wird es tun, indem du ihn anbetest. Aber wirklich diejenigen, die einfach wirklich wissen, ja, bei mir ist diese Festung der Furcht noch in meiner Seele und heute Abend geht sie raus. Du bist entschieden, du nimmst sie nicht mehr mit nach Hause. Dann komm einfach ganz schnell nach vorne und ich werde dir einfach kurz hier die Hand auflegen oder auch Leute vom Team noch vielleicht dazu. Halleluja. Aber lasst uns ihr anderen, wie gesagt, lasst uns nicht jetzt auf die Leute hier vorne konzentrieren, sondern lasst uns wirklich Jesus anbeten und lasst uns verbinden mit diesem Geist der Kraft, der Liebe des Vaters. Und ihr, die hier nach vorne gekommen sind, streckt einfach eure Hände aus als einfach ein Zeichen, dass ihr empfangen wollt vom Vater. Halleluja. Halleluja. Und Vater, wir danken dir, Herr, dass gerade jetzt heute Abend, Herr, dass es ein Ende hat mit diesen Festungen der Furcht in diesen Seelen. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, jede, egal wie auch immer diese Festung heißt, egal wie auch immer diese Angst heißt, sie ist nicht legal in den Seelen eines Sohnes oder einer Tochter Gottes, Herr, sondern deine vollkommene Vaterliebe, Gott treibt jede Macht der Furcht aus. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du kommst mit dieser Macht der Vaterliebe Gottes gerade jetzt und dass du jeden Einzelnen, der speziell für diesen Aufruf hier nach vorne gekommen ist, jetzt berührst in dem Namen Jesus. Jetzt, Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, berühr ihn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Halleluja, nicht selber beten, nicht selber beten, nicht selber beten, sondern lass es gehen, lass es gehen. Es verlässt sich jetzt in Jesu Namen. Frei. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Jetzt Heiliger Geist, jetzt Heiliger Geist. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr, die sie berührt, Herr. Oh, ganz tief, Herr, an diese Wurzel der Furcht dran geht. Und ich sehe, wie so eine Axt, die die Wurzeln cuttet, die die Wurzeln abschneidet, in dem Namen Jesus. Jetzt, frei und los, frei und los. Oh, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, dass diese Gedanken auf dem Weg, auf dem sie gekommen sind, ihn jetzt wieder verlassen müssen. In dem Namen Jesu. Frei und los. In Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für die Geist der Kraft. Oh, die Geist der Kraft der Liebe des Vaters. In Jesu Namen. Jetzt. Jetzt, Heiliger Geist. Jetzt, Heiliger Geist. Jetzt, Heiliger Geist. Jetzt, Heiliger Geist. Ganz tief in seinem Herzen. Nimm diese Wurzel jetzt raus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Er greift es im Glauben jetzt in diesem Moment. Frei und los. Frei und los. Oh, frei und los. Oh, Jesus. Jesus. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Jesus. Also, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Tag des Heils. Nicht irgendwann, sondern jetzt ist der Tag des Heils. Du wirst nicht mehr die gleiche sein, weil du jetzt die Berührung der Vaterliebe Gottes empfängst. Und in dieser Liebe gibt es keine Furcht mehr. Halleluja. In Jesu Namen. Mehr Herr. Mehr Herr, übernimm vollständig die Kontrolle jetzt über ihre Seele, über ihre Gedanken, über ihre Gefühle. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Kontrolle deines Wortes. Kontrolle deiner Wirklichkeit. In Jesu Namen. Es geht jetzt und kommt nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. No more fear. No more fear. No more fear. No more fear. No more fear. No more fear. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Jetzt. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Dass es wiederkommt. Keine Angst, dass es wiederkommt. In Jesu Namen. Oh, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wirklich frei. In Jesu Namen. Jetzt tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Von den Leitern können Leute mitbeten, die im Gebetsteam unterwiesen sind. Können einfach mitbeten, auch für Leute hier. Halleluja. Danke, Jesus. Mit die Hände auflegen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Oh, Freiheit. Du stellst ihre Füße auf weiten Raum gerade jetzt. Ja, frei und los. Es ist wie eine Operation in Jesu Namen. Er nimmt es raus, er schneidet es ab. Jede Wurzel ab, bis in deine Kindheit hinein, er schneidet es ab. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sei frei und los. Sei frei und los in Jesu Namen. Sieg im Namen Jesus. Oh, Jesus. Freiheit. Yes, yes, zu deiner. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Hab keine Angst vor dem Heiligen Geist. Es tut nicht weh. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein tiefes Werk. Danke, Jesus, für dein tiefes Werk. Füll sie, komm an die Wurzel jetzt. Jede Wurzel von Trauma. Danke, dass du jetzt die Angst da dran legst. Dass es jetzt verschwindet, dass es jetzt rausgeht, in dem Namen Jesus. Jetzt. Jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Touch. Oh, Jesus. Oh, lass ihn sein Werk an dir tun. Er ist am Wirken. Lass ihn einfach tiefer wirken. Bleib einfach in seiner Gegenwart. Schau auf ihn. Schau auf Jesus. Halleluja. Da ist es. Fang es. Touch, Jesus. Oh, die Ketten sind Jesus. Zerbrochen. Oh, Halleluja. Halleluja. Wer ist noch nach vorne gekommen? Zerbrochen. Wegen der Freisetzung von Angstfestung und dir ist noch nicht gedient worden? Wer ist noch nach dir? Halleluja. In Jesu Namen. Oh, Feuer. Freiheit. Freiheit. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Freiheit. Freiheit. Freiheit, Freiheit. Auch wenn du auf dem Boden liegst, wird Gott oft noch weiter. Also lass es einfach zu, was er tut. Halleluja, ist gar nicht da. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer hat noch nicht empfangen? Wer? Wer hat noch nicht? Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lasst uns Jesus die Ehre geben. Lass uns ihn weiter anbeten. Also in Jakobus 4, Vers 5 heißt es, eifersüchtig sehnt Gott sich nach dem Geist, den er in uns wohnen lässt. Mit anderen Worten, er möchte die Gemeinschaft mit dir, mit keinem anderen Geist teilen. So einfach ist es. Der Vater möchte die Gemeinschaft mit dir, nicht mit irgendeinem Geist der Angst teilen, sondern er möchte ganz und gar Gemeinschaft mit dir. Er sehnt sich danach, dich ganz und gar zu besitzen und ganz und gar mit dir Gemeinschaft zu haben. Halleluja. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Halleluja. Aber jetzt sage ich dir noch was anderes. Dein Geist sehnt sich ebenfalls genau danach, ganz und gar Gemeinschaft zu haben mit Gott. Dein Geist sehnt sich mehr als nach allem anderen, nach der Gemeinschaft mit deinem Vater. Also Philippus hat zu Jesus gesagt, er hat gesagt, zeig uns den Vater Jesus und es genügt uns. Mit anderen Worten, zeig uns den Vater und wir haben alles, was es braucht. Also dein Geist ist so gemacht, wenn er den Vater hat, wenn er die Liebe des Vaters hat, Wenn er Gemeinschaft mit dem Vater hat, dann hat er alles, was es braucht. Also manchmal wird dieses Bewusstsein überlagert, es ist dein Geist. Manchmal wird es überlagert durch die Ablenkungen dieser Welt, durch Sünde, durch was auch immer. Menschen in der Welt haben oft dieses Bewusstsein völlig verloren und trotzdem ist das das tiefste, die tiefste Sehnsucht des Geistes jedes Menschen ist die Sehnsucht nach dem Vater im Himmel. Die tiefste Sehnsucht. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Und der Vater sagt, zeig mir den Sohn und es genügt mir. Amen. Halleluja. Der Vater will dich. Amen. Genauso mit dieser gleichen bedingungslosen, eifersüchtigen Liebe will er dich. Ist das nicht wunderbar? Und beides zusammen, die Sehnsucht deines Geistes und die Sehnsucht seines Geistes, das gibt eine Begegnung. Amen. Halleluja. Wie von euch sind bereit für diese Begegnung heute Abend? Halleluja. Eine frische Begegnung mit dem Vater, eine frische Begegnung mit seiner Liebe. Wie viele sind bereit? Halleluja. Oh, ich habe es dir gerade schon gesagt, aber ich sage es dir nochmal, dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Heute Abend wirst du die Liebe des Vaters erleben wie nie zuvor in deinem Leben und du wirst nicht mehr die gleiche sein. Halleluja. Amen. Du bist seine geliebte Tochter. An dir hat er Gefallen gefunden. Egal was gewesen ist, er liebt dich so sehr. Und er möchte dir seine Liebe zeigen heute Abend. Halleluja, du bist genau richtig hier. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, Halleluja. Halleluja, komm, streck dich einfach mal aus. Weißt du, wenn du einfach diesen Hunger hast, wenn du diese Sehnsucht hast, wenn du das spürst in deinem Geist, ja, lass ihm freien Raum und sag, ja, Vater, hier bin ich, Herr. Mein Geist sehnt sich nach deinem Geist und dein Geist sehnt sich nach meinem Geist. Herr, lass es eine Begegnung sein heute Abend. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass niemand heute Abend hier nach Hause geht und niemand über Livestream zuschaut, ohne eine persönliche Begegnung mit dir gehabt zu haben, ohne eine persönliche Begegnung mit dir erlebt zu haben. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du es tust. Danke, Herr, dass du es wieder tust heute Abend. Und ich danke dir, Herr, dass du es tiefer tust als je zuvor, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns tiefer hineinziehst als je zuvor, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Offenbarung gibst wie nie zuvor, Herr. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Herr. Wir danken dir für diesen Raum der Begegnung mit dir, Herr. Diesen Raum der Intimität mit dir, Herr. Wir danken dir dafür, Vater. Wir danken dir dafür, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Vater, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Bevor der Abend zu Ende ist, werden wir zusammen mit Adam, jedem, der hier ist, die Hände auflegen. Aber weißt du, die Begegnung des Vaters beginnt nicht erst mit einer Handauflegung, sondern die Begegnung des Vaters ist im Raum des Geistes jetzt. Es ist jetzt. Wir sind bereits in diesem Raum. Wir sind in diesem Wohnzimmer des Vaters. Hier ist das Wohnzimmer des Vaters im Geist. Wir sind bereits da. Oh, und der Geist gießt sich aus. Er gießt sich aus. Lass es einfach zu. Lass es einfach geschehen. Halleluja. Bleib einfach in dieser Haltung des Empfangens. Bleib einfach in dieser Haltung. Halleluja. Wo du dich einfach ihm überlässt. Weißt du, es beginnt immer mit Überlassen, es beginnt mit Hingabe, es beginnt damit einfach dich auf sein Altar zu legen und zu sagen, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du möchtest, mach es auf die Weise, wie du es möchtest, mach es so, wie du es möchtest. Hier bin ich, Herr, wirke du. Halleluja. Amen. Amen. Und jetzt wollen wir den Dienst erleben eines mächtigen Propheten Gottes hier in unserer Mitte, mit dem wir schon seit einigen Jahren verbunden sind und befreundet sind. Wir haben vorher noch mal drüber gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass das erste Mal, als Adam Thompson nach Deutschland gekommen ist, das war hier bei Glory Life tatsächlich. Und zwar im Jahr 2016 war das erste Mal in Deutschland, war das erste Mal bei Glory Life. Seither kennen wir uns. Und ich habe schon am Anfang gesagt, er ist ein Mann der Intimität mit Jesus, wie jeder Prophet letztendlich ein Mann der Intimität mit Jesus und dem Vater ist. Und er hat auch schon einige Ausgießungen des Geistes erlebt. Wir haben uns heute Nachmittag ein bisschen drüber unterhalten, wie Gott so wirkt. Und deswegen freuen wir uns, dass er gerade jetzt in dieser Zeit hier bei uns ist und uns dient heute an diesem Abend. Und es ist uns eine große Ehre und wir heißen ihn ganz, ganz herzlich willkommen. Adam Thompson aus Australien. Warmly welcome in our midst. Halleluja. We're so blessed you're here. Halleluja. Love you so much. Halleluja. I didn't drink from that, so you can use it. Thank you. Praise the Lord. Preis den Herrn. It's great to be back here in Glory Life. Es ist schön, wieder hier bei Glory Life zu sein. And I'm really blessed to see God move here. Und ich bin echt gesegnet, dass ich Gott sehe, wie er sich hier bewegt. Pastor Georg has been telling me about it, and Irene has been telling me about how God is moving on the hearts of people. Pastor Georg und Irina haben mir erzählt, wie Gott hier in den Herzen der Menschen begonnen hat zu wirken. And I believe when a true revival comes, und ich glaube, wenn wirkliche Erweckung kommt, God changes hearts. Dann verändert Gott die Herzen. And I've seen revival come and I've seen revival go. Ich habe gesehen, wie Erweckung gekommen ist und ich habe auch gesehen, wie sie wieder gegangen ist. And I don't claim to be an expert. Und ich behaupte nicht, dass ich ein Experte darin bin. I have some experience. Aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung. I've hosted revival. Ich habe auch, war auch Gastgeber, als eine Erweckung ausgebrochen ist. I've seen amazing miracles take place. Und ich habe wunderbare Wunder gesehen. But it's important to know that when God really moves on a community, aber es ist wichtig zu wissen, dass wenn Gott sich in einer Gemeinschaft bewegt, hearts changes. Dann verändern sich die Herzen. The people, the community changes. Dann verändert sich die Gemeinschaft. Like the Welsh revival. Wie die walisische Erweckung. The whole community changed. Da hat sich die gesamte Gemeinschaft verändert. You know, police were put off because there was no crime. Die Polizei hatte nichts zu tun, weil es keine Verbrechen gab. Even the annual football event was shut down because of the revival. Sogar das jährliche Fußballerlebnis wurde einfach abgesagt, weil Erweckung da war. Even brothels, I'm not sure how you'd explain it, prostitute places were turned in, they got born again, they turned into home fellowships. Und sogar die Bordelle, da haben sich die Prostituierten bekehrt und wurden zu Hauskreisen. Hearts changed. Die Herzen haben sich verändert. Men would come in thinking they want something else, but then they got born again and saved. Die Männer sind da reingekommen, haben gedacht, sie suchen nach was anderem, aber dann wurden sie von neuem geboren und wurden errettet. That's a true revival. Das ist wirkliche Erweckung. I mean, you couldn't share that testimony. How did you get saved? Oh, I don't want to talk about it. Das war ein schwieriges Zeugnis. Ja, wie wurdest du denn errettet? Ja, will ich nicht drüber reden. Let's give glory to God. Just, aber lass uns ihm die Ehre geben. But God is good. Gott ist gut. And I believe that what's happening here is amazing. Und ich glaube, was hier passiert, ist wirklich wunderbar. And all I can say is just allow God just to be God. Und alles, was ich dazu sagen kann, ist, lass einfach Gott sich selbst sein. I've been in some revivals where God moves powerfully. Ich war in Erweckungen, wo Gott sich stark bewegt hat. A man wants to get hold of it and put a label on it. Und Menschen wollen dann oft da einfach das ergreifen. And after a while, the candle can be put out. Und das kann dazu führen, dass nach einer Weile einfach die Kerze wie ausgeht. But I actually had a prophetic word that God spoke to me before Georg told me about what's happening here. Und ich hatte sogar ein prophetisches Wort, das Gott mir gegeben hat, bevor Georg mir von all dem erzählt hat. That God in the future, there's an era coming where God is moving and there's a revival of identity change. Und dass einfach dann eine Zukunft kommt, wo einfach eine Erweckung von, ja, wo sich ganz, die ganze Identität umkehrt. Where God is restoring identities. Weil Gott die Identität wiederherstellt. And God is doing this in the future because he's raising up an army. Und das wird Gott in der Zukunft tun, weil er eine Armee jetzt aufrichtet. True sons and daughters. Wirkliche Söhne und Töchter. The earth is groaning. Die Erde ruft danach. And the sons of God are rising up. Und die Söhne und Töchter stehen auf. And I believe some of us here, und ich glaube, einige von uns hier, and I've been guilty of it, und da bin ich auch schuldig in my life where I just felt like I come to the end of myself. In meinem Leben, als es sich so angefühlt hat, als wäre ich einfach am Ende. I feel like I'm done. Wo ich mich gefühlt habe, als wäre ich fertig. I have nothing in me. Ich habe nichts mehr in mir. And some of you feel like that right now. Und einige von euch fühlen sich so gerade jetzt. You feel inadequate. Du fühlst, das, als würdest du nicht passen. Completely emptied. Als wärst du leer. I've got nothing in me, nothing to say. Als hättest du nichts zu sagen. And it reminds me when Moses, when he was in the wilderness. Und das erinnert mich an Mose, als er in der Wüste war. He was a completely empty man. Er war ein komplett leerer Mensch. And it's interesting when you read the book of Acts, chapter 7. Und es ist interessant, wenn du Apostelgeschichte 7 liest. Verse 22. Im Vers 22. Stephen gave a speech to the governing rulers of Israel. Da hat Stephanus eine Rede oder gesprochen zu den der Elite von Israel. Before he was martyred. Bevor er gesteinigt wurde. He said something interesting. Und da hat er etwas Interessantes gesagt. He said Moses was powerful in speech. Da hat er gesagt, Mose war kraftvoll im Sprechen. And I thought to myself, hang on a minute, that doesn't make sense. Und habe ich mir gedacht, nee, das macht doch keinen Sinn. He was an empty man, and when he faced the burning bush, er war wie leer, als er den brennenden Busch gesehen hat. Couldn't speak. Er konnte nicht sprechen. He was an empty man. Er war komplett leer. And he came to a place where he was a fugitive. Und dann kam man an einem Ort, wo er ein Flüchtling war. He was a powerful man as a prince. Er war ein kraftvoller Mann als Prinz gewesen. But he realized his identity as being a Hebrew. Aber dann hat er festgestellt, dass seine wahre Identität die eines Hebräers war. He killed a man for persecuting his own people. Und dann hat er jemanden umgebracht, weil der sein eigenes Volk verfolgt. A fugitive and he wandered around in the desert. Und dann ist er geflohen und in der Wüste umhergelaufen. And he came across God. Und dann kam er zu Gott. But he was an empty man. Aber er war komplett leer. But God filled him. Aber Gott hat ihn erfüllt. And you know, in these characters in the Old Testament, God chose individuals. Und in diesen Menschen des Alten Testaments hat Gott Individuen berufen. But they're prototypes for all of us in the New Covenant. Aber sie sind Prototypen für alle von uns im neuen Bund. And God filled Moses. Und Gott hat Mose erfüllt. Because there's a time when in Exodus chapter 7, weil in 2. Mose Kapitel 7, Moses was beside himself and he said, "Now you're ready." God said, "Now you're ready." Da war Mose ganz neben sich und Gott hat gesagt, ja, jetzt bist du bereit. He said, "I'm making you like God." Er hat gesagt, ich mache dich wie Gott. And that's our true identity. We are like God. We're in His image. Und das ist unsere wahre Identität. Wir sind wie er. Wir sind in seinem Bild. See, I'm sending you like God. Und er hat gesagt, sehe, ich sende dich wie Gott. And Aaron will be your prophet. Und Aaron wird dein Prophet sein. Now that took place as a literal thing. Aaron was his prophet. Und das ist wirklich passiert. Aaron war sein Prophet. But I love the symbolism and the mysteries behind the Word of God. Aber ich liebe die Symbolik und die Mysterien hinter dem Wort Gottes. You know, we are like God, but sometimes we've got to let the Aaron speak through us. Wir sind wie Gott, aber manchmal müssen wir den Aaron durch uns sprechen lassen. We've got to prophesy and allow the Aaron to operate through our mouth. Manchmal müssen wir prophezeien und erlauben, dass der Aaron durch uns noch in uns sprechen kann. And what I love about that passage of scripture, there's a meaning behind the origin of the word Aaron, the name Aaron. Und was ich an dieser Schriftstelle liebe, ist, da gibt's eine Wurzel von diesem Namen Aaron, which means mountain of strength. Weil es bedeutet Berg der Stärke. If you look it up, the origin of name Aaron is means mountain of strength. Also wenn du es nachschaust, das bedeutet and also it means Stärke. A warring, not roaring, which lions do roar, a warring lion. Und es heißt auch ein kämpfender Löwe. And roaring or warring? Warring. Warring kämpfender Löwe. A warrior lion. Also ein but also, I'm sure a warrior lion does roar as well. Aber ich glaube, brüllen wird auch. And we can allow the lion of the tribe of Judah to speak through us. Und wir erlauben dem Löwen vom Stamme Juda durch uns zu sprechen. When a lion roars, sometimes you can be like, you know, wenn ein Löwe brüllt, it can be very intimidating. Ist das sehr einschüchternd. You know what I mean? Wisst ihr, very was ich meine? Powerful. Sehr and the lion of the tribe of Judah is inside of us. Und der Löwe vom Stamme Juda, der ist in and uns. And God has called us to open our mouth. Und der Herr hat uns berufen, unseren Mund and zu öffnen. And how we do that is when we're in the mountain of strength. Und das tun wir, wenn wir in diesem Berg der Stärke yes, sind. Yes, mountain of strength, where Jesus was transformed in his true identity in Matthew chapter 17. Der Berg der Stärke, von dem es auch im Matthäus 17 heißt, wo Jesus in seine wahre Identität verwandelt now I'm wurde. Feeling the glory here right jetzt now. Spüre ich die Herrlichkeit hier. Jesus' identity was revealed in the transfiguration. Jesu Identität wurde offenbart am Berg der Verklärung. He was secure in that. Er war darin sicher. And the Father loved him. He said, "This is my son, who I am well pleased." Und der Vater hat ihn geliebt. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen and habe. And Jesus prayed a prayer in John 17:23. Und Jesus hat ein Gebet gebetet in Johannes 17, he said, Vers 23. Father, may the world know that you love them, us. Und er hat gesagt, Vater, die Welt soll wissen, dass du sie liebst. As you have loved me, the same measure. So wie du mich geliebt hast. Also and I want you to know tonight, the love that God the Father had for Jesus. Und ich möchte, dass du weißt, Adam, die Liebe, die Gott der Vater für Jesus hatte, of the love that he has for you. Ist dasselbe Maß an Liebe, die er für dich hat. There's no different. Da gibt's keinen Unterschied. And God loves you. Und Gott liebt dich. And he gives you authority to stand on that mountaintop. Und er gibt dir die Autorität auf diesem Berg zu stehen. You're in heavenly places. An himmlischen Örtern. Did you know mountain is a spiritual mountain when I say the mountain of strength? Und dieser Geist ist ein geistlicher Berg, dieser Berg der Stärke. Hebrews 12. In Hebräer 12. 22. Vers 22. It says about Zion. Da spricht es von Zion. It's a mountain, it's a spiritual place. Das ist ein Berg, ein geistlicher it's a heavenly Ort. Jerusalem. Das ist das himmlische Jerusalem. It's a place where the angels gather an assembly of joy. Da versammeln sich die Engel in einer Gemeinschaft von it's Freude. It's a joyful place where we can be happy and hysterical. Es ist ein freudvoller Ort, wo wir glücklich und hysterisch sein können. And we can allow the lion of the tribe of Judah roaring through us. Und dem Löwen von Juda durch uns brüllen lassen können. It gives us dominion. Es gibt uns Autorität. It gives es gibt us a place where we can prophesy from above and not below. Es gibt uns einen Ort, wo wir von oben her prophezeien können. Oh, hallelujah. Thank Halleluja. You, Jesus. And did you know? Danke, Jesus. I actually had a dream encounter. Ich hatte eine Begegnung last im Traum. Year. Letztes Jahr. And this is the word the Lord gave me through this dream encounter. Und dieses Wort hat der Herr mir gegeben durch diesen Traum. I saw this rocking horse, a massive rocking horse. What? Human size rocking horse. It's like a. Also ich habe so ein Mensch Schaukelpferd in der Größe von einem Menschen gesehen. And it was toing and throwing. Und ich bin so hin und her geschaukelt. I thought that's interesting. Und dann dachte ich, ja, das ist jetzt interessant. And then this rocking horse morphed into a beautiful white horse. Und dann hat sich dieses Schaukelpferd in so ein wunderschönes weißes Pferd verwandelt. Very beautiful, very big. Wunderschön und auch sehr groß. And it turned and looked at me. Und es hat sich so umgedreht und mich and angeschaut. And it started to speak to me. Und es hat angefangen zu mir zu sprechen. I'm thinking, oh, you can talk. Und habe ich gesagt, oh, du kannst ja sprechen. Don't worry, it wasn't a donkey. Keine Sorge, war kein Esel. I thought you could talk. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst ja sprechen. I mean, okay. What's your name? Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist dein Name? And he said, I don't have a name. Er hat gesagt, ich habe keinen Namen. I said, why? Und ich habe gefragt, he said, warum? Because you didn't name me. Und dann hat es gesagt, weil du mir keinen gegeben hast. And then I snapped out of this. Und dann bin ich da rausgekommen. And the Spirit of God gave me interpretation. Und der Geist Gottes hat mir die Interpretation gegeben. The rocking horses, the church, has been the church. dass dieses Schaukelpferd, das war die Kirche, das war in die Gemeinde. Latest, in, the last era. In der letzten Zeit. Now a rocking horse can be kind of a toy. It can be for children. Und so ein Schaukelpferd kann so ein Spielzeug sein für Kinder. And it represents a, it was a sign of immaturity. Also es war ein Zeichen für Unreife. And it was going forward and then going forward and going back. It's really going nowhere. Und es ist immer vor und zurück gegangen. Also eigentlich ist es nirgendwo hingekommen. It looked like there was movement, but it was just entertaining. Also es sah aus wie Bewegung, aber es war eigentlich nur Unterhaltung. Now, I don't mean to be critical, also ich möchte da jetzt nicht kritisch werden, aber der Herr hat mir das so gezeigt. But there's an era now where God is transforming the church. Aber jetzt ist es eine Zeit, in der Gott die Gemeinde verwandelt. In its true identity. In seine wahre Identität. And a true horse represents power. Und ein wahres Pferd repräsentiert Kraft. A white horse Jesus rode on, which means authority. Das weiße Pferd, auf dem Jesus geritten ist, das bedeutet Autorität. I didn't name the horse, und dass ich das Pferd nicht benannt habe. Meaning I don't have the initiative to have the authority and the dominion. Heißt, dass ich nicht die Initiative für die Autorität und die Herrschaft habe. You see, in Genesis, in 1. Mose, Adam named all the animals. Hat Adam all die Tiere benannt. In Eden. In Eden. He had the authority. Er hatte die Autorität. Eden was a place where there was no fear. Eden war ein Ort, wo keine Furcht war. We were sharing that in the last couple of days or yesterday about how God's love cast out all fear. Du hast eben geteilt, wie Gottes Liebe alle Furcht austreibt. And Eden is a place where there was no fear, no sin, there was no shame. It was a place where we had a security, they had a security, Adam and Eve, to have dominion. Und Eden war ein Ort, wo einfach keine Furcht und keine Sünde war und wo Adam und Eva eine Sicherheit hatte, ihre Autorität auszuüben. But you know, God is bringing us back. Und wisst ihr, dass Gott uns zurückbringt? The revelation of Jesus Christ, the revelation of our identity, we've been brought back. It's actually better than Eden. Und wenn wir einfach da zurückgebracht werden in unsere Identität in Christus, dann ist es sogar besser It's als Mount Eden. Zion. Dann ist es nämlich der Berg Zion. It's back to the heavenly Jerusalem. Es ist ins himmlische Jerusalem. Where we have authority. Wo wir Autorität haben. We have authority to speak and decree from that place. Wir haben die Autorität, von diesem Ort With heraus zu sprechen. The security of God's love. Aus der Sicherheit von Gottes Liebe. Because when we're in fear, we second guess ourselves. Weil wenn wir uns fürchten, dann hinterfragen wir And uns I'm being guilty of that. Und da bin ich auch schuldig dran gewesen. But perfect love drives out all fear. Aber die perfekte Liebe treibt alle And Furcht Mount Zion aus. Is where we really exist spiritually. Und der Berg Zion ist, wo Hallelujah. Wir geistlich existieren. Amen. Yes, you can look it up. It's Hebrews 12:22. It's Mount Zion. It's a spiritual place. It's a heavenly Jerusalem. It's the true Jerusalem. Also es ist der Berg Zion. Es ist ein geistlicher Ort. Es ist das wahre Jerusalem. Where it's a heavenly assembly of angels full of joy. It's a joyful place. Wo es eine Versammlung der Engel ist und es ein freudvoller Ort. Psalms 2, he who sits in the heavenlies is hysterical. In Psalm 2 heißt es, der im Himmel thront, der ist against hysterisch. The plans of the enemy. Gegen die Pläne des Feindes. Amen. So Amen. Psalms 46, the river that flows from the city of God is a river of joy. In Psalm 46 heißt es, der Fluss, der vom Thron Gottes fließt, ist ein Strom der Freude. It's a joyful assembly where we completely be fearless because God loves you the same measure he loves Jesus the Son. Und in diesem Strom können wir gefüllt werden, weil es ist dieselbe Liebe, die Gott für seinen Sohn hat. Isaiah 54, verse 9, he's Jesaja, no longer angry with us. Jesaja 54, Vers 9 heißt es, er ist nicht mehr zornig There's auf uns. A covenant he made for you all. Da ist ein Bund, der für uns alle Has gemacht hat. He made the covenant with Noah that he'll never flood the earth again, destroy it. Wie er den Bund mit Noah geschlossen hat, dass er nie wieder die Erde zerstören There's wird. A covenant he made with us that he'll never ever be angry with us again. Hat er einen Bund mit uns gemacht, dass er nie wieder zornig auf uns sein wird. Da müsst ihr zuhören. We need to just throw religion out. Du musst die Religion rauswerfen. We're no longer to be fearful. We can be happy and joyful and do the Holy Ghost moonwalk. Wir müssen nicht mehr furchtvoll sein, sondern wir können happy, glücklich und froh sein und können den Heiligen Geist moonwalk machen. Shut up, Rocco. See, can you do it? Ich kann's nicht. Hallelujah. Hallelujah. You know, We need to expand the tent pegs of our mind. Wir müssen die Zeltpflöcke von unserem Verstand weiter. We need to renew our minds. We need to renew our minds. Wir müssen unseren Verstand erneuern. I accidentally said once we need to renew our mind skins. Ich habe mal gesagt, wir müssen die Häute von unserem Sinn. Probably doesn't work in Deutsch. Ach, wie Weinschlauch und wie. We do. We need to expand our thinking of who we are. Wir müssen unser Denken erweitern. Sons and daughters. Als Söhne und Töchter. It says in Genesis, He created us in the image of God. In 1. Mose heißt es, dass wir im Ebenbild Gottes erschaffen sind, als männlich und weiblich. We're in His image. Wir sind in seinem Bild. And did you know, we got to understand how big God is. Und wir müssen what we carry. Wir müssen verstehen, wie groß Gott ist, was wir wirklich tragen. The universe, according to science, blows my mind. Wisst ihr, das Universum, wenn man nach der Wissenschaft geht, das überwältigt mich. Only 6,400 kilometers diameter or radius. Also die Erde hat nur so 6,000 Kilometer Radius. And the Sun is the biggest star in our solar system. Und die Sonne ist der Stern in unserem Sonnensystem. Which is 700,000 kilometers. Und das sind 700,000 Kilometer. Das ist sehr groß. But then you go to our galaxy. There's the biggest star in the galaxy. Und dann gehst du in unsere Galaxie und dann gibt's da den größten Stern. Which is a star called Cepheus. Galaxie und der heißt Cepheus. Cepheus. Cepheus. In English, I'm not sure how you pronounce it in German. Also in English, but it's a star which is it's actually it's 700,000 miles. 700 million miles. Also, radius. Und da ist der Radius dann 700 Millionen Meilen groß. Of a billion. Also es sind drei Viertel von einer Milliarde. But in the universe, they discovered a star called Stevenson 218. Und dann gibt's im Universum noch einen Stern, den nennen sie Stevenson 218. Which is something like 1.5 billion kilometers long. Der etwa 1,5 Milliarden Kilometer lang ist. Radius. Im Radius ist. I mean, that's almost, you think that would be a whole galaxy in itself. Und du würdest denken, ja, das ist vielleicht schon eine ganze Galaxie in sich selbst. You're probably thinking, why am I saying, why are you telling me this, Adam? Und dann denkst du jetzt vielleicht, ja, okay, Adam, warum erzählst du mir das? I feel very insignificant. Ich fühle mich jetzt sehr unbedeutend. But my point is, aber mein Punkt how ist, big is the Godhead then? Wie groß muss Gott dann sein? How big is it? Wie groß? The Godhead isn't part of the universe. Gott ist nicht Teil des Universums. It's separate from that. Er ist separiert davon. It's vast. Er ist groß. It created the universe amongst many other things he created. Er hat das Universum unter vielen anderen Dingen, die er erschaffen hat, I'm trying to put things in perspective for you. Ich möchte dir eine Perspektive geben. And some of you may know the scripture reference of Colossians 2:9-10. Viele kennen vielleicht auch die Schriftstelle von Kolosser 2:9-10. All the fullness of the deity of the Godhead dwells within you in Christ. Die ganze Fülle der Gottes lebt in euch in Christus Jesus. So in Christ, who are you? Also in Christus, wer bist du da? When you speak, you have authority to decree. Wenn du sprichst, dann hast du Autorität to change atmospheres. Die Atmosphäre zu verändern. And this is what God is raising up in this era. Und das ist das, was Gott in dieser Zeit aufweckt. It's a revival of identity change. Die Erweckung von einer Veränderung der Identität. And the whole essence of that is because God loves you. Und das ganze Wesen davon ist, weil Gott dich liebt. He's not a liar. Er lügt nicht. Shikara baruko sika, halleluja. Halleluja. God loves us. Gott liebt uns. He adores you. And you need to step into that. Und da musst du eintreten. And that comes with meditation of His Word. Und das kommt, wenn du über sein Wort meditierst. Comes into a place of worship. Es kommt, wenn du in den Lobpreis einsteigst. We're going to do communion in a moment. Wenn wir Abendmahl machen, was wir auch gleich machen werden. See, worship, we activate the kingdom. Im Lobpreis aktivieren wir das Königreich. See, the woman of the well came to Jesus and she wanted to know. She started having a bit of a religious conversation with Jesus. Und die Frau am Brunnen hat mit Jesus geredet und sie wollte eine religiöse Unterhaltung. And she said, well, you know, our forefathers say you got to go to a mountain, you know, Sinai to worship God, and you Jews say you got to go to Israel. I mean, what is it? Und sie hat einfach gesagt, ja, unsere Vorväter haben gesagt, wir sollen zu diesem Berg Sinai gehen, um zu Gott zu beten. Jesus und said, ihr sagt, geht nach Israel. Was ist jetzt richtig? Und Jesus sagt, there's an era coming. Und es wird eine Zeit kommen. I'm paraphrasing here, where we're going to worship the Father. Wo wir den Vater anbeten. In spirit and truth. Im Geist und in we der Wahrheit. We step into the Zion. Und not Sinai, Zion. Nicht Sinai, sondern Zion. In the heavenly assembly. In die himmlische Gemeinschaft. We can access the Father. Wo wir Zugriff haben zum Vater. And we can just baptize ourselves in His love. Und uns in seiner Liebe taufen können. Oh, John 15:15. Johannes 15, Vers 15. He said, I no longer call you slaves. Da heißt es, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. He's referring to all of us. We're no longer under the covenant of Moses, the Mosaic law. Da meint er alle von uns, wir sind nicht mehr unter diesem alten Bund, nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz. You're no longer enslaved. Ihr seid nicht mehr seid keine Sklaven mehr. I call you friends. Ich nenne euch jetzt Freunde. And everything the Father has revealed to me. Und alles, was der Vater mir offenbart hat, I reveal to you. Das werde ich dir offenbaren. The secrets. Die Geheimnisse. The intimacy. Die Intimität. In fact, over here, just keep getting in the spirit over here. Someone keeps, I don't know if it's at night, I see a clock of 333. Hier, ich weiß nicht, ich sehe bei jemandem wie so eine Uhr und das ist auf 333. I've seen some angelic activity. I'm just getting whacked here in the Holy Ghost. Ich sehe so someone keeps seeing 333 in the middle of the night to even 333 on their clock. Also mitten in der Nacht aufgewacht und hat es 3:33 over auf der there, Uhr. Can you stand up? Ist das jemand hier? Kannst du aufstehen, here? Wenn das für dich ist? I'm getting it. If don't come up to me afterwards. Aber komm nicht nachher someone zu mir, sondern steh jetzt 333. Auf. Also jemand bekommt immer dieses 333. Can we put the sounds on if we can, please? Können wir ein bisschen Musik spielen lassen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Is that you? Can you stand up? Kannst du aufstehen? Thank you. I know that I know when I get this, okay? So I'm not playing games here. Ich weiß, wenn ich sowas bekomme, also ich mache keine Spiele. People come up to me secretly, like Nicodemus. I've always said this before. Oh, that was me. Psst, you know, just letting you know. I mean. Manche kommen nach mir wie Nicodemus so im Geheimen, sagen, ja, das war ich. But the Lord, I just get Jeremiah 33:3. Aber ich habe gerade Jeremia 33 Vers 3. And if you call upon me, God is going to answer your prayers. Sorry. God is answering her prayers. Gott beantwortet deine Gebete. There's unfinished promises. Das sind Verheißungen, die sich noch nicht erfüllt haben. Jeremiah 33:3, as you call upon me, I will answer you. In Jeremia 33 Vers 3, wenn du mich anrufst, dann werde ich dir antworten. Dann werde ich dir Dinge zeigen, von denen du nichts wusstest. Being lined up with the Father. Wenn du in Einklang mit dem Vater kommst, and you're no longer enslaved with religion, und du nicht mehr versklavt bist mit Religion, that's broken off you. Das wird jetzt von dir gebrochen. And the past is gone. Und die Vergangenheit God ist vergangen. God is rewiring your mind. That religious cold is broken off right dieser now. Dieser religiöse Geist ist gebrochen. And you know what I'm talking about. You're getting set free. The identity of the Father transfiguration is coming to you. Und die Identität des Vaters kommt jetzt. Du wirst freigesetzt. He's well pleased with you. Er hat wohlgefallen an dir. The power of God is coming upon you right now. You're getting set free from word curses from religion. Die Kraft Gottes kommt auf dich jetzt. Du wirst freigesetzt von Fluchen. And God is saying to you. Und Gott sagt dir. I'm about to invade you with blessings because it's already there, but you're receiving it. You've been positioned for it right now. Ich komme über dich mit Segen. Es ist schon da, aber es kommt jetzt zu dir. Thank you, Jesus. I thank you for your glory. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, Jesus. Danke. Oh, karaba, ruko, suka. The power of God is also bringing divine order through the stomach area as well. The power of God is healing you right now. God is releasing fire of God through the cells of your body. Release the power of heaven. Your stomach is restored right now. In Jesus' name, the power of God is here. We thank you. Your will be done. Your kingdom come. On this woman of God, on this family that is in heaven. This is like you're not even going to know yourself. You're going to hit the ground running prophetically. Du wirst dich gar nicht mehr selber wiedererkennen und du wirst prophetisch gehen. The religious chariot Ahab is gone right now. Und dieser religiöse Streitwagen von Ahab, der ist weg. There's a storm coming. Da kommt ein Sturm. Hallelujah. Hallelujah. It's a holy storm. Ein heiliger Sturm. In Jesus name. In Jesu Namen. In Jesus name. In Jesu Namen. Karabaruko. So we're just going to flow here. I probably won't interpret dreams tonight because we're just going to flow in what also God is doing. Fließen. I mean, we always do flow. Auslegen, aber wir werden einfach mit dem Fluss I gehen. Like flow. She's a nice lady. Sorry? I like flow. She's a nice lady. Ich mag den Fluss. Das ist eine nette Dame. Sorry, there must be an angel called Flo. I don't know. Es gibt bestimmt einen Engel, der Fluss heißt. Actually, two angels came to me last night. Zwei Engel sind mir sogar letzte Nacht begegnet im Hotel. They told me that they've been going to be sent to my family to assist them, to help them. Die haben mir gesagt, dass sie zu meiner Familie gesandt werden, um ihnen zu helfen. They didn't come across like guardian angels. Die sind nicht they weren't big. Sie sind nicht gekommen wie so Schutzengel, like aber sie waren sehr groß. Servants. Sie wie so Diener. But they're very cool, chill guys. You know aber die waren sehr cool, sehr entspannt. The real encounter I had in my sleep, I woke up but I was asleep. If that makes sense. Ich hatte die Begegnung in meinem Schlaf, also ich bin dann aufgewacht. And there's a lot of chaos. There's been some chaos in my family. Und da war viel Chaos in meiner Familie. And the Lord said, I'm sending. They said the Lord has sent us to them to assist them, to help them. Und der hat mir gesagt, hat sie zu ihnen gesendet, damit sie unterstützen. But I was sort of like, really, in this encounter, I was so excited. Like, aber ich war brilliant. I was sort of really over the top. In dieser Begegnung, ich war so aufgeregt. I woke up after that. Oh, that was embarrassing. You know what I mean? I was too. Yeah, hey, habe mir danach awesome, gedacht. Brilliant, fantastic. Oh, das war jetzt irgendwie peinlich, wie ich mich da verhalten habe. But that was sort of like really cool. Just, they were really, aber die Engel waren sehr entspannt. The smile of authority. Sie hatten dieses Lächeln der Autorität. And some of you are going to have their families. Chaos lifted off. Und einige von euch werden das Chaos in euren Familien haben, dass es sich einfach hebt. It says the angels are sent in Hebrews. Angels are sent ahead of those for those who inherit salvation. Es heißt in der Bibel, die Engel sind ausgesandt für die Erlösung erben. God is releasing this tonight. Gott setzt das frei heute Abend. The enemy is leaving the posts of some of. There's actually somebody's daughter here. Der ist sogar von jemandem die I'm Tochter seeing some hier. Angels over here. Ich sehe auch hier ein paar Engel. I'm seeing it in the spirit. Ich sehe es im Geist. Someone's daughter has an eating disorder. Die Tochter von jemandem hier hat eine Essstörung. And God is delivering her right now. Und Gott setzt sie jetzt gerade frei. And I want you to stand up, whoever that is. Somebody's und ich möchte, dass du aufstehst, family member or wenn daughter has an eating disorder. Dich betrifft, wenn eine Tochter eine Essstörung and hat. It's a spirit, it's a demon, it's going to come off. Es ist it's breaking ein Geist, off. Es ist ein Dämon, der wird jetzt weggenommen. Can you stand up, please? And whoever that is someone over here. There's an. Wenn das jemand hier in dem Bereich. Okay. Ja. Does that make sense to you? Macht das Sinn für dich? Okay. The power of God is bringing divine order. It's okay. Die Kraft Gottes bringt göttliche Ordnung. This is my, you know, this is another day in the office for me. Okay. It's okay. Das ist für mich wie ein anderer Tag im Büro. God is actually releasing deliverance over your Gott family. Gott setzt bringt Freisetzung in deiner Familie. The power of God is setting your family free. Die Kraft Gottes setzt deine Familie frei. That spirit that's trying to destroy, kill, steal and destroy is completely defeated already in Calvary. Dieser Geist, der stehlen und zerstören will, der ist schon komplett besiegt an Golgatha. Shabbat, Ruko, Sika, we prophesy. Wir prophezeien. Lord, we thank you for the power of God. Herr, wir danken dir für die Kraft Gottes. When these situations happen, when the enemy tries to intimidate you, do not be fearful. Wenn diese Situation auftreten, wenn der Feind dich einschüchtern will, dann sei nicht in Furcht. It's not 911, it's Psalms 911. Es ist nicht der Notruf, sondern es ist Psalm 91, du bist unter dem Schatten des Allmächtigen. Du bist an diesem versteckten Ort. And God loves you. Und Gott liebt dich. And there's deliverance. Und das ist Freisetzung. That spirit that's causing an eating disorder, it's like an anorexia, it's lifting off right now. Dieser Geist, der diese Essstörung, so eine Magersucht verursacht, es hebt sich jetzt in Jesu Namen. Do you receive it? Empfängst du es? Do you receive this? Empfängst du es? Do you receive it? Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Danke, Herr. Ich möchte, dass ihr eure geistlichen Augen auf den Herrn ausrichtet, den Autor und Vollender unseres Glaubens. I'm also getting God is healing. Oh, there's a woman here who has problem with the blood cells. Es gibt hier eine Frau, die hat Probleme in den Blutzellen. I'm seeing some angelic activity over here. Ich sehe Engelsaktivität hier. There's someone here with a blood disorder. Da ist jemand, der hat eine irgendwas, was im Blut and nicht God stimmt. And God is bringing divine order. He's und completely confirming what happened on Calvary. Und Gott bringt göttliche Ordnung. Und who is that? Wer ist das? I'm not going to pray for you afterwards about it. Also ich bete danach. You can stand up. We strike. Du bist. Well, I like to strike while the iron's hot. Weil ich gehe gern ans. Is that you over there too? You stand up. Ja, I'm getting up. Some. I'm seeing you're going to receive your healing. So stay standing. Du wirst deine Heilung empfangen. There's someone stehen. Over here with aber a blood disorder. Ist auch jemand hier, der diese Störung im Blut hat. I'm not going to wait. Because and I'm not going to pray. I'm going to pray for you right now, whoever that is. Ich werde für dich beten, wer immer das auch ist. Sikarabaruko shuka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Father, we thank you, Lord God, that every word has been released. Vater, wir danken dir, dass jedes Wort freigesetzt wird. There's a confirmation right now. Dass deine Bestätigung ist jetzt. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Father, we just thank you. Vater, wir danken dir, that there's a confirmation here tonight, dass hier eine Bestätigung ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Whoever that is, one more time, one more chance, stand up. God's bringing divine order to the blood levels. Göttliche Ordnung bringen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. We thank you for your power right now. Danke, Jesus. Wir danken dir für deine Kraft. We thank you, Lord God, for releasing divine order through her blood. Wir danken dir, dass du die göttliche Ordnung in ihrem Blut freisetzt. The blood cells have been restored. Wir danken dir, dass die Blutzellen wiederhergestellt werden. Supernatural healing. Übernatürliche Heilung. We thank you for supernatural order is taking place. Wir danken dir, dass übernatürliche Ordnung kommt. Lord, we thank you for removing the blood and restoring it with your blood right now. Wir danken dir, dass du das Blut wegnimmst und mit deinem Blut wiederherstellst. In Jesus name. In Jesu Namen. In Jesus name. In Jesu Namen. Roko sika. Harababosuka. Also there's also somebody over here. I know I called out the blood, but also there's someone here who has a dehydration in the body. They keep drinking. Es gibt auch jemanden hier in dem Bereich. Something to do with the glands where they keep having to drink water. It's like a dehydration also in the mouth. Du hast ein Problem mit Dehydration, dass du God ganz viel trinken musst und es einfach immer trotzdem dehydriert bist. Es hat auch mit den Drüsen zu tun. Whoever that is, wenn das du bist, God is bringing hydration to your body. Bring Gott einfach jetzt Hydration oder whoever that is, if you can stand, I'm not going to wait. I know that I get this stuff. I see it. Du musst nicht aufstehen. Ich weiß, dass ich du sollst aufstehen, aber ich weiß, dass das wirklich von Gott ist. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. Father, we thank you for your grace right now. Vater, wir danken dir für deine Gnade jetzt. I'm not going to wait any longer. I'm just going to move right on. Jetzt nicht mehr warten. Ich gehe einfach weiter. Someone's getting healed in the glands. Jemand wird in den Drüsen geheilt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Shakara baroko sika. Father God, we thank you, Lord God. Vater, wir danken dir. For the power of heaven. Für die Kraft des Himmels. Is releasing the love of the Father here right now. Wir setzen die Liebe des Vaters frei hier. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Also in this area, auch in dieser Gegend, in diesem Bereich. And I want to demonstrate something tonight. This is the ability to speak from Zion. Und da möchte ich jetzt auch was demonstrieren. Das ist die Fähigkeit von Zion aus zu sprechen. One thing just to talk about it. Es ist eine Sache, wenn man nur darüber spricht. Und es lehrt. And I know the atmosphere can change. Aber die Atmosphäre kann sich verändern. But I believe that demonstration is very powerful. Aber ich glaube, eine Demonstration ist noch stärker. Now there's somebody in this area here also, das who has a really hier. Problem in the lower back, like a disc issue. Der hat Probleme im unteren Rücken. Das hat mit der Bandscheibe zu tun. And I'm not playing games here, so don't come up to me afterwards, okay? Because I'm not going to pray for you afterwards. Ich mache hier keine Spielchen. Komm nicht danach zu mir. Ich werde dann nicht mehr für dich beten. Ja, kannst du kommen bitte? Thank you, Jesus. Danke, now, Jesus. What I want is someone to help me out here. Can we just put a chair here if we can? Ich möchte, kann mir da jemand helfen? Können wir einfach einen Stuhl da haben? Problems in your back for lower back. Yeah. Du hast im Unterkörper Probleme. How long have you had that for? Wie lange hattest du die schon? Is there pain there now? Yes. Ist da jetzt Schmerz? Well, a little bit, but when I move, it gets more. Und nur ein bisschen, aber wenn ich mich bewege, like that, how does the pain? Also, kannst du dich so bewegen? Okay, das. So what I want you to do now, I want you all to understand that I'm a risk taker. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ich ein Risiko eingehe. And in other words, it's faith. In anderen Worten, ist das Glaube. Okay. Now I'm just doing this because I believe God. Ich mache das, weil ich Gott glaube. This is not a sideshow. Das ist keine Show. This is not me trying to show off. I'm doing this because I believe God, because I have the revelation what it is to be seated and positioned, and you can do this. I'm doing this so you can see this and do it. Amen. Ich mache das, weil ich glaube, dass Gott das tun kann und damit du das sehen kannst und es dann auch tun kannst. Do you believe God has healed you? Glaubst du, dass Gott dich heilt? Amen. Believe that's a reality through the power of the cross. Du glaubst, dass es die Realität durch die Kraft so I'm going to do something. If you can just come up here for a moment, also take kannst my du mit hand. Mir hier nach oben kommen? Kannst du mir die Hand geben? Now I just want to, so you can see this maybe on the camera. Ich möchte, dass ihr es einfach seht, vielleicht auch auf der Kamera. If also, could you come and help me, please? Könntest du kommen und mir helfen? You just stand here for a moment. Stell dich einfach dahin. Now I'm glad you have slacks on, because otherwise, if it's a skirt, you need to have a like a cover. Like ist gut, dass du eine Hose anhast. Dann, so if you could just take your seat for a moment. Also kannst du kurz dich hinsetzen. Sit in my office. Setz dich in mein Büro. And what I'm going to do is that you, I need you to trust me, but most of all trust God. Und ich, du musst mir vertrauen, aber mehr als alles andere musst du Gott vertrauen. Yeah. And I'm doing this as a demonstration, but I believe today you're healed. And it's going to manifest in the natural. Ich mache das als eine Demonstration, weil ich glaube, dass du geheilt bist und das wird sich jetzt im Natürlichen auch manifestieren. Also kannst du deine Knie nach oben heben? Again, put them down, up again. Hoch und runter. Right out like that. Kannst du so die Beine spreizen? Und jetzt zusammen. Again, put your knees down. Lift your knees up high as you can. Heb deine Knie so hoch es geht. Down, high as you can. So hoch wie es geht. Okay. Now we're gonna lift it like that. Und jetzt so. And we can put them together. Nein, okay. So we can see there's a gap there. How many people can see there's a gap there? Wir können das sehen, dass da ein kleiner Unterschied ist. Wer kann das sehen? What we're gonna do? We're gonna pray. Was wir tun werden, ist, wir werden beten. You can hold the mic close to me, and we're gonna speak to your back. Wir werden beten und wir werden zu deinem Rücken sprechen. All right. So you can see it's all lining up already. Und ihr könnt sehen, dass es passt schon von der Länge wieder. And lift it out again. Wir heben es nochmal. I just can stretch them out, put them back like that. Okay. So see, there's about just under a centimeter. So das etwa ein bisschen weniger als ein Zentimeter. And if you can hold the mic for me again. Das ist auch Schmerz. We're going to prophesy. Jetzt rein. Okay. So Father God. Vater Gott, we decree life. Wir setzen Leben frei. Ich möchte, dass ihr alle betet. Father, we decree life to her back. Vater, wir sprechen Leben in ihren Rücken. We speak life. We decree divine order. Wir sprechen göttliche Ordnung. In Jesus' name. In Jesu Namen. Tu deine Knie unter. Okay. Now we're going to prophesy. Jetzt prophezeien wir. Father, we decree, we prophesy. Vater, wir erklären, wir from Zion, von Zion, divine order, die göttliche into Ordnung, her back, her ligaments, in ihren Rücken, we speak in ihre life, Lirbel, the power of heaven. Wir setzen we thank Leben you, Jesus. Des Himmels, your will be done. Your kingdom come. Dein Wille wird getan, dein Wille through her back, as it is in heaven. We prophesy that her stomach's coming in divine order wir as well. Dass der Magen we thank you, Lord God. Kommt. Any ruptures leaving dir. Her stomach. Wir danken, we thank you for divine order through her body, das right now, and through the disc. Bekommen. We speak it out. We speak it from Zion, from the heavenly place. And Father, we celebrate the resurrection power. Vater, wir feiern die Erweckungskraft. Hallelujah. Auferstehungskraft. Hallelujah. Horamasika. Now we put them down. How you felt something's happening? Hast du gespürt, dass was passiert ist? Thank you, Jesus. Stand up for a minute. Steh kurz auf. Now just do something like just by faith. Einfach im Glauben tu etwas. Something's different. Thank you, Lord. Ist anders. We continue to speak life. Reach your hands out to our sister. There's not a one-man show here. Das ist nicht eine We prophesy. Just keep moving your legs, moving your body. Also, we thank you, Jesus. Körper, wir danken dir, Jesus. We thank you for divine order. Wir danken dir für göttliche Ordnung. We thank you, Lord. But some of the pain's gone. Der Schmerz ist besser. Okay, we'll sit down again. We're going to agree again. Setz dich nochmal hin. Wir machen uns nochmal eins. Because I'm persistent. And if you look up in the dictionary, the word persistent, you see my face like this. Weil ich bin hartnäckig. Und wenn du im Wörterbuch nach hartnäckig suchst, findest du ein Bild von mir. If your knees up again. Again. Also nochmal. Father, we thank you for your power. Vater, wir danken dir für deine Kraft. We speak life. Wir sprechen Leben. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Your kingdom come, your will be done on this dein woman's Königreich life as it is in heaven. Hallelujah. Getan, so the power of heaven. In Jesus' name, we speak Jesu to the ligaments. We thank you that all curses are broken off. Wir sprechen, dass alle in Jesus' name. Flüche gebrochen sind in Jesu Namen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Jesus, now stand up for a minute. Jetzt take my hand. Kurz auf. That's better. Es ist besser. There you go. There you go. Jesus, yeah. We just decree the healing power. Wir haben die now, I'm not doing this playing games. I'm doing this because ich I believe God. Nicht um Spiele I believe zu spielen, 2,000 years Gott. Ago, you were healed. Und ich glaub, Isaiah 53, verse 5. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, by your stripes, Lord Jesus, this woman of God is healed. Durch seine Striemen sind wir geheilt. The digestive system in order right now. Und er bringt auch deinen Verdauungstrakt in die göttliche Ordnung. Bringing the stomach in the order. Deinen Magen in die göttliche Ordnung. We thank you, Lord God, the ligaments in the back is restored. Wir danken dir, dass die Wirbel im Hintern wiederhergestellt werden. How you feeling now? Wie fühlt es sich jetzt an? Thank you. Es fühlt sich so frei an. Blockade ist weg. Wow. Hallelujah. But let's give God the glory. Lass uns Jesus die Herrlichkeit geben. Say it again. Say something again. I can move like I couldn't. Ich kann es bewegen, wie ich es nicht konnte vorher. Hallelujah. Hallelujah. Now, Father, we thank you the enemy cannot snatch the seed off the pathway. Vater, wir danken dir, dass der Feind das nicht mehr wegnehmen kann. Lord, you sent your word as a seed to heal. Herr, du hast dein Wort gesandt zum Heilen. And Lord Jesus, we thank you that you're sealing this healing right now. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Heilung in Jesus versiegelst. In Jesu Namen. So this is not hype. Das ist kein Hype. This is real. Das you ist echt. Sense something has definitely hast shifted. Du hast gespürt, wie sich wirklich was verändert hat. Yes, I feel such freedom and it's like a weight. Ich fühle so eine Freiheit und praise God. You felt something shifted in your back. Yes. Hat sich was bewegt in deinem Rücken? Praise God. Just keep moving. Ganz bestimmt. Keep moving around. See what happens. Zeig mir, was passiert ist. Feel so free, she said. Es fühlt sich so frei an. Why don't we give God a glory? Lass uns Gott die Ehre geben. Thank you, Lord. Danke. Now, I want you to say something to the audience. Ich möchte, dass du etwas I want you to say, in Jesus' name, I'm healed. Sag, in Jesu Namen, in ich bin Jesus' geheilt. Name, I'm healed. Now, I want you to tell her, in Jesus' name, you are healed. Ich möchte, dass ihr ihn sagt, in Jesu Namen, du bist geheilt. And I'm going to tell you, und ich in werde Jesus' sagen, name, you in, agree? Yes. You're healed. In Jesu Namen, du bist Everything's geheilt. Established between two or three testimonies and witnesses. Alles, so we seal it with the blood of Jesus. Wird etabliert zwischen zwei oder drei Thank Zeugen. You, Lord. Bless you. Also, sei gesegnet. Hallelujah. Hallelujah. See, siehst du? Just letting you know, sometimes things don't work. Weißt du, manchmal funktionieren die Dinge nicht sofort. Now, oh, sorry. How's your back? Do you need healing? No. Now sometimes things go wrong. Manchmal funktioniert es auch nicht. I'm just telling you this. Ich sag's dir einfach so. But that doesn't stop me. Aber das hält mich nicht auf. Because when you go, oh, maybe it might not work. Weil wenn du sagst, oh, that's what the enemy wants you to feel like. Das möchte, dass der Feind so and denkt. And God always covers you when things don't work out. Und der Herr gibt dir immer Schutz, wenn Dinge nicht funktionieren. 9 out of 10 times, God. Something happens. God is always faithful, but 9 out of 10 there's a miracle. Gott ist immer treu, aber bei 9 von 10 Malen ist da wirklich ein Wunder. And just for a tip, right? You don't just go up to somebody in a wheelchair and try and pull them out in a meeting. Und das heißt jetzt nicht, dass du einfach zu jemandem im Treffen gehst und ihn aus dem Rollstuhl rausziehst. If you have the faith, great. Also wenn du den Glauben dazu hast, wunderbar. There's a risk in that. Aber da ist ein Risiko mit dabei. They need to have the faith as well. Weil sie brauchen den Glauben auch. You need to build the atmosphere in the place of faith. Du musst die Atmosphäre bauen in der Atmosphäre des Glaubens. Because if one miracle goes or potential miracle or one prayer doesn't work, then the whole atmosphere changes. Weil wenn das einmal nicht funktioniert, dann verändert sich die ganze Atmosphäre. That's another sermon again for the leaders. Das ist eine ganz andere Predigt für die Leiter. You just got to step out and walk the plank. Aber du musst einfach heraustreten und drauflaufen. I call it walking the plank. Also wie auf dieser Planke laufen. It's like I've said this before, I think. Ich habe das glaube schon mal so gesagt. When you walk out on the plank, you get a bit nervous, saying, "Okay, Jesus." I need you to help me out here. You know what I mean? Planke läufst und denkst, okay, Jesus, du musst and mir you're getting helfen. Closer to the edge. Und dann kommst du näher okay, an die Lord, Kante. Lord, where are you? Und dann sagst du, okay, Herr, wo bist du? You're stepping out. Du trittst and heraus. And when you're right at the edge, und wenn du mitten an der auf Jesus der Kante goes, bist, hello. Dann kommt Jesus und sagt, hallo. He reveals himself. Er zeigt sich. It's called blind faith. Das heißt blinder Glaube. You step out on God's word. Du trittst aus in you Gottes believe Wort, it's already done. Und du glaubst, the blood dass of Jesus hat, has broken all curses. Weil Jesus alle Flüche schon gebrochen hat. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Actually, someone, there's a woman has over here. I'm seeing some stuff going on. Ich sehe gerade, was da ist. Eine Frau hier im like Bereich. Also an infection in the stomach, like parasites as well. Du hast it's like a problem with the digestive Magen. System. Es ist mit Parasiten hat es zu tun. Es ist in deinem Verdauungstrakt. And God is bringing divine order to your stomach. Und Gott möchte göttliche Ordnung in deinen Magen bringen. If you can stand up, there's an angel in the aisle here. Wenn du dazu aufstehen can kannst, da just stay there. Yeah, put your hands up. Da. There's an angel right in the aisle next to you. Da ist ein Engel direkt im Gang neben dir. We decree right now. Wir erklären jetzt. The same type of angel or the pool of Bethesda. Derselbe Engel wie am Pool von Bethesda. It's actually a healing angel. Es ist ein Heilungsengel. In John 5. In Johannes 5. Where the waters are stirring. Wo die Wasser aufgeschüttet werden. The Spirit of God is stirring up here right now. Der Heilige Geist macht es auch jetzt. The angel doesn't actually heal himself. The angel ushers in the healing power of Jesus. Der Engel heilt nicht selbst, sondern er bringt die Heilungskraft von Jesus. It ushers in the healing power of Yeshua, Isaiah 53 verse 5. Es bringt die Heilungskraft von Yeshua in Jesaja. We thank you, Lord, for Lord the Raphael healing power of God. Wir danken dir für die Heilungskraft Gottes. We break these parasites off, these illegal immigrants right now, coming wir off the body right now. Diese Parasiten weg, diese illegalen Einwanderer. We decree the power of heaven. Wir erklären die Kraft through des Himmels her body right now. Durch den Körper. We thank you, her stomach is restored. Wir danken dir, dass ihr we thank Magen you for the identity wird. Of Jesus Christ. Wir danken dir für die Identität von Jesus the DNA Christus. Of Christ is inside die DNA of her. Von Christus ist in ihr. In Jesus' name. In Jesu Namen. We release the power of heaven. Wir setzen die Kraft des Himmels frei. And Lord, we thank you, you're sealing this healing right now und in the name of Yeshua. Wir danken dir, dass du diese Heilung jetzt versiegelst im Namen in Jesus von Yeshua. Name. Oh, in Jesu Namen. Ruko, suka. There's also down the back there, shoulder and the neck. Sorry? Back down the back, someone's getting healed. God's healing the neck and the shoulder also down the back. Im hinteren Ein ist jemand, da heilt Gott deine Schulter und deinen Nacken. I think it's one of the gentlemen down there. Ich glaube, es ist einer if you can stand up, God is going to heal your neck and your back right there. Yeah, put your hands up. Dein Nacken und deine oh, there's a few of you, but there's ja, one particular guy down the back there. Aber you're ein. All going to receive it like dominoes. It's going to. Also ihr empfangt jetzt wie so Dominosteine. Hallelujah. We thank you for the power of heaven. Wir danken dir für die Kraft des Himmels. We decree the power of God over these men. Wir setzen die Kraft Gottes über diesen Menschen frei. We thank you for the sleeping disorders lifting off of this man here. Wir danken dir, dass Schlafstörungen sich heben von ihnen. Yes, you're getting healed right now. That sleeping disorder in the night. Die Schlafstörungen, I break off this curse that's trying to gebrochen. Shut his respiratory problem. Going, we break it off right now. Probleme beim Atmen. We thank you that he sleeps through the night. Wir danken dir, dass durch die Nacht schläft. And we decree the throat is free right now. Und wir setzen frei, dass der Rachen frei ist. I'm seeing there's a spirit trying to choke you. We break it off right now. Ich sehe, das ist wie so ein Geist, der dich versucht zu würgen. And also the pain in the neck, in the pillow, we break that off as well. Und wir auch den Schmerzen im Nacken brechen. We thank you for the fire of God is burning off this inflammatory right now. Wir danken für das Feuer, the power of God has healed you right now. Die Kraft Gottes hat dich geheilt jetzt. And these other men right now, the fire of God is sweeping through these men. Das Feuer Gottes geht durch diese Männer. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Release the power of heaven. Setz die Kraft des Himmels frei. Shakara baroko suka. Also, I'm not going to call you out down there, but there's one person who's suffering from depression is lifting off right now. There's deliverance right now in Jesus' name. Ausrufen, aber eine Person hier when I say depression, it's suicidal thoughts. Das wird, we break it off through the power of the blood of Jesus. Selbstmordgedanken, und wir brechen das in Jesu Namen. God is bringing restoration to your identity right now. Gott bringt Wiederherstellung in deine Identität. In Jesus' name. In Jesu Namen. Shakara baruko suka. Sikara maroko suka. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for also there's a blockage in the ear as well. There's hat auch jemand hier eine Blockade im Ohr? It's not in the drum of the ear. It's not a full-time deafness, but it's a blockage. It's an infection. Aber das ist so eine Blockade, so eine Infektion. I want you to stand up. Thank you, sir. But down the back is a woman. Yes, you. You keep standing, though. Du bleibst stehen, ja. The power of God is healing. The woman die there. Kraft Gottes and even heilig. The child. Is the child as well? Auch das okay, Kind, but there's an angel standing between you both. Da steht ein Engel zwischen sir, you're going to catch it, okay? Du wirst das auch fangen, because ja? I've seen miracles happen by someone receiving it by greater faith. Ich habe auch gesehen, wie Wunder but you need to believe. Do you believe? You're complete. This is glaub, might yes. not seem important, but it is to God. Okay. Für euch sieht's vielleicht nicht wichtig aus, aber Gott ist es wichtig. Father, we break off this infection in the ear. Vater, wir brechen diese Infektion im Ohr. Even this little girl, this sweetheart, is getting healed right now. Auch das Kind wird geheilt in Jesu Namen. But there's a woman of God here as well. You're getting restored. Die Frau Your Gottes, ear du is completely healed. We prophesy. Even the fluids are drying up right now. In the name auch, of Jesus, that's what's happening. Is the fluids? It's annoying. It's making noises. We break it off diese right now. Die you know what I'm talking Geräusche about? Machen, that's completely been dried up. Das ist komplett sir, you're receiving the healing as well. There's auch? An overflow. There's das like a sprinkler. Überfluss. It's like a school sprinkler. Es it's the power of God. The water of God. The river of God. Fluss Gottes ist Sikara baroko shuka. We decree it right now, divine order in Jesus' name. Wir setzen jetzt in die göttliche Ordnung. Halleluja. Halleluja. That gentleman I called out that with the choking and the sleeping. Den Herrn, den ich gerufen hatte mit dem Würgen und dem Schlafen, kannst du kurz nochmal aufstehen? The gentleman, then, yes, just stand up there. Einfach kurz aufstehen. Because the scripture I have is like. Is, weil ich hatte eine Schrift für dich. 22, 22, 22, also 4, 2. And God is resting on your shoulder. Und Gott ruht auf deiner Schulter. The keys of the house of David. Die Schlüssel vom Hause David. And God is calling you into a place of worship personally. Und Gott ruft dich an einen Ort der Anbetung. And we decree right now, whatever door he opens, no one's going to shut for you. Und wir setzen frei, dass welche Tür auch öffnet, keiner kann sie wieder zumachen. And God is bringing divine order with the job situation. Und Gott bringt göttliche Ordnung in deiner Berufssituation. He's bringing divine order. He's opening the doors that no one can shut. Er bringt göttliche Ordnung. Er öffnet die Türen, die keiner zumachen kann. And he's going to bring prosperity to you, sir. Und er wird dir Wohlstand bringen. And that promise is yes and amen. Und diese Verheißung ist ja und amen. And there's one more word because I'm going to change gears. I'll give you the because you need to say something and then we're going to do communion. Is that und, okay? ich habe noch ein Wort und dann machen wir Abendmahl. Who's the person who's starting a new job this week? Hier ist eine Person, die fängt einen neuen nächste Woche. Is somebody here starting a new job? Ist jemand hier, der nächste Woche einen neuen Beruf anfängt? Neuen Job, neue Stelle anfängt? Who is that? Can you stand up, please? Kannst du aufstehen? You're starting a new job? Du fängst eine neue Stelle an? Yes. Okay, thank you. Okay, danke. So that's exactly what I said. She's starting a new job, is that right? Yes. Okay, good. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lamb. Put your hands out because heb deine Hände. Also prosperity is coming to you. This is a, weil Wohlstand kommt auch zu dir. It's something you've been praying about. Das ist etwas, worüber du gebetet hast. But God's saying to you, this is just the beginning. There's going to be promotion. Aber Gott sagt zu dir, das ist nur der Anfang und da wird noch eine Beförderung kommen. Er rüstet dich jetzt aus. He's equipping you to actually release and equip others. Er rüstet dich aus, um andere auch auszurüsten. And there's a divine anointing. It's like a training anointing. Und das ist eine göttliche Salbung, wie eine Lehrsalbung. And I thank you for the fire of God is putting you the words in your mouth. Und ich danke dir, dass das Feuer Gottes dir die Worte in den Mund setzt. And God is actually rejoicing over you with angels. Und dass Gott freut sich über dir mit den Engeln. Because your heart's in the right place. Weil dein Herz ist am richtigen Ort. And God is saying to you that I've put you in this divine order right now. Und der Herr sagt, dass dich in diese göttliche Ordnung reinbringt jetzt. Ezra 10:4. 10 Vers 4. I don't know if they say the truckies here, they go 10:4. On the radio, has anybody heard of 10:4? Hat jemand von 10:4 gehört? It's probably out of the culture here, but in the radios, when they're truckies, they used to say 10:4 on the radio. Also im Funk sagen in Australien die Lastwagenfahrer 10:4. Which means okay, yes, go for it. Das heißt so viel wie okay, ja, lass es uns machen. Well, Ezra 10:4. Also Ezra 10 Vers 4. Means that you need to do it. Heißt, du musst es tun. Okay, God's giving you the ability to step out and do it. Gott gibt dir die Fähigkeit, nach außen zu treten und es zu tun. And you might feel it's a little bit overwhelming. Und es mag sich überwältigend anfühlen. But he's anointed you. Aber er hat dich gesalbt. And he's saying, do it. Und er sagt dir, mach es. Jehovah Nike, just do it. Jehovah Nike, mach es einfach. Just do it. So he's anointed you to do it. Also hat dich gesalbt, es zu tun. And you need to be happy because you don't be fearful because God has actually blessed you. Und du kannst glücklich sein, weil du musst keine Furcht haben, weil er wird es tun. Like a fish to water. What is Ezra 10:4? Fisch im Wasser. So lasst uns jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle ausländischen Frauen und die von ihnen geborenen Kinder fortschicken nach dem Beschluss meines Herrn und jener, die vor dem Gebot unseres Gottes zittern. Is that right or did I miss it? War das jetzt richtig oder habe ich da was? Foreign women that they are supposed to send away. That's a wrong scripture then. Dann war das die falsche Schriftstelle. That's German, sorry. Ah, okay, okay. Also ich habe 10:3 gelesen. Lord, sometimes it doesn't work. Manchmal klappt's nicht. Okay, 10:4, sorry. Steh auf, denn dir obliegt die Sache. Wir werden Rise alle mit dir sein. Sei stark und handle. The thing is for you to be strong and do it. That's actually funny. Bless you. Father, we just thank you for the glory of God over this woman. Wir danken dir für deine Herrlichkeit. The whole family is coming into divine order as well. Ihre ganze Familie kommt in die göttliche Ordnung. We thank you, Father, you even, Lord, the prayers have gone up like a scroll before the Lord. Auch deine Gebete kommen vor dich. Psalms 40, verse 7. Psalm 40, Vers 7. You come, it says, we come before the Lord. He wants you to approach him with the scroll. He has a destiny for you. Wenn du vor den Herrn kommst, scroll, dann hat er diese Schriftrollen der you Bestimmung you need to approach him with confidence with your destiny he's given you. Du musst is that right? In is that right? Is it? Really? Hey, this guy's a genius. Okay. Bless you. Sei gesegnet. Is that true? You know that for a fact in general? In most Psalms in German it's a verse difference from also in deutschen Bibeln ist es ein Psalm immer um einen Vers verschoben. The German Bible counts this preamble of the Psalms where it says from David a psalm. Okay, do you want to read that? Yeah, okay. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Hallelujah. So our identity is knowing our scroll. Also unsere Identität ist in dieser Buch. God with confidence. Und wenn wir auf Gott zukommen in Hebrews 4:16, we approach the throne room of grace with confidence. Heißt in Hebräer, wir kommen vor den Thron in Zuversicht. And we're no longer in a crossroads anymore, as I was saying. Wir sind nicht mehr an so einer Kreuzung. Some of you feel like there's nothing in you. Ja, manche fühlen sich vielleicht, als wäre da nichts in ihnen. In Jeremiah 6:16. Aber in Jeremia 6, Vers 16 says, you're at a crossroads. Heißt es, du bist an einer Kreuzung. Take the road with the ancient paths. Nimm die Straße mit den alten Pfaden. And the ancient paths is actually right from the beginning, before you were formed in your mother's womb, God had a will for you. He had a destiny. Das ist dieser Pfad, den Gott, als er dich in deiner Mutter Leib gebildet hat, für dich schon bestimmt hatte. I want to finish with this. Und ich möchte damit jetzt abschließen. And say that with the love of the Father, the confidence you can step into your destiny. Mit der Liebe des Vaters kannst du diese Zuversicht haben, in deine Bestimmung einzutreten. Now, I'm going to do some communion with you. We're going to pray for everybody. Wir machen ein Abendmahl und wir werden auch für jeden noch beten. Genau, möchtest du kommen? Oh, you got that. I got the mic. Buzz Lightyear. Yeah. Okay. It's just in case you say something wrong, I can call in between, you know. Okay. Nur falsches sagt. Okay. Halleluja. Ja, ihr Lieben, ich glaube, wie der Adam gesagt hat, Gott möchte unsere Identität im Vater stark machen. Er möchte, dass du stark bist im Vater. Ja? Wie Gott zu Josua gesagt hat, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott und er ist dein Vater, wo immer du hingehst. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gottes Vaterliebe heute Abend wirklich in dein Herz nochmal ganz neu hineinfließen möchte, dir dienen möchte und wirklich in dir diese Stärke hervorbringen möchte. Und deswegen werden wir, bevor der Abend zu Ende ist, wie ich vorher schon gesagt habe, am Anfang werden wir jedem die Hände auflegen. Aber bevor wir das tun, und ich möchte immer sicherstellen, wenn wir da reingehen, ins Hände auflegen, dass wir alles andere abgeräumt haben, was noch zu tun ist, weil wir sonst am Ende nicht mehr dazukommen. Und deswegen machen wir so, dass wir an dieser Stelle jetzt eine Sammlung einnehmen. Wir wollen Adam segnen in seinem Dienst. Der ist ja vielen Nationen unterwegs. Morgen ist er schon wieder in der Schweiz, dann ist er in Litauen, dann ist er wieder in der Schweiz. Verschiedenen Nationen unterwegs. Und wir wollen seinen Dienst unterstützen und wir wollen hinein investieren, auch in diesen Boden. Also frag den Heiligen Geist jetzt gerade ganz schnell. Sag, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich hinein investiere in diesen Dienst? Was möchtest du, dass ich gebe? Und dann tust du es einfach, wenn du den Betrag, den er dir zeigt, nicht dabei hast, dann kannst du eine Verpflichtungserklärung nehmen, die unter deinem Stuhl liegt und kannst die Verpflichtungserklärung ausfüllen, in den nächsten Tagen überweisen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, sodass wir wissen, womit wir rechnen können. Oder du kannst natürlich in bar geben, wenn du hier live vor Ort bist. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du diese Möglichkeiten nutzen, die dir jetzt eingeblendet werden, und zwar entweder per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte kannst du dann geben. Okay, also du hast jetzt die Gelegenheit hineinzusehen, tu das, was er dir gezeigt hat. Und während wir die Eimer durchgeben, wir geben jetzt die Eimer durch, kommt ganz schnell die Sabrina und gibt uns noch die Ansagen weiter für die kommende Woche, damit du auch weißt, was als nächstes so kommt. Genau. Komm einfach nach vorne, du kriegst auch ein Mikrofon. Genau. Ich hab mir eins geschnappt. Ja, genau. Halleluja. Oh, wow. Your wife really looks beautiful, Adam. Wow. Okay. Bei uns geht's weiter am Samstag um 16 Uhr mit unserem nächsten öffentlichen Heilungsraum. Das heißt, wenn du irgendwas hast in deinem Körper, wo du sagst, ich brauche da einen Durchbruch, ich brauche Heilung, dann sei ganz herzlich eingeladen mit Soaking und persönlichem Heilungsgebiet von unserem geschulten Heilungsdienern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Zugang ist über den Gebetsraum. Am Sonntag haben wir ab 10 Uhr den nächsten Herrlichkeits- und Wundergottesdienst mit unseren Pastoren hier im Zentrum. Lad alle ein. Wir haben extra dafür Flyer gedruckt. Nehmt die gern mit und es wird ein ganz, ganz starker Gottesdienst. Oh ja, ich glaube, es wird wirklich super stark. Wir haben auch Betreuung für die Kids. Die könnt ihr gern mitbringen und zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr anmelden. Am Dienstag findet bei uns im Zentrum um 19.30 Uhr der nächste Glory Life Intensivabend statt. Wo genau, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich denke, wir werden es erfahren. Es sind wirklich starke Abende. Ich habe beim letzten Mal, war ich nur im Livestream dabei, aber das war schon aus dem Livestream, kam im Geist der Fluss raus, aber sei ganz unbedingt live dabei, weil das wird wirklich wieder ein starker Abend werden. Nächsten Donnerstag, wieder wie heute auch, 19 Uhr, Gebet für ein starkes Wirken des Geistes. Und wir merken ja wirklich, was unsere Gebete bewirken, was jetzt passiert. Also sei unbedingt dabei, bet mit uns, es wird immer stärker. Und um 19.30 Uhr dann unser nächster Glory Life Schulabend für übernatürliche Weltveränderer. Wenn du noch kein Schüler bist, darfst du dreimal schnuppern, live und online. Da kannst du einfach die Informationen über unsere Schulhomepage einsehen. Wir beten auch unter der Woche für die Kranken zu den eingeblendeten Zeiten. Und alle weiteren Infos gibt's im Aufbruch Juli, August, der ausliegt. Amen. So you go ahead with the Lord's Supper then. Thank you. And then afterwards I come back and then we do that. Something's going to shift now. Mm. Jetzt wird sich was drehen. I'm really excited about this. Ich freue mich da schon drauf. Because this is where it's all going to happen from here. Weil so wird es jetzt passieren. I want you to fix your eyes on Jesus. Ich möchte, dass ihr euch auf Jesus fokussiert. We can have those sounds back on. Können wir die Musik wieder anmachen? Because I like always to flow in the sounds. Weil ich mag es, mit der Musik mitzugehen. Because I think I mentioned once when I was here before that I had a vision encounter. I had a visitation, I should say. Ich weiß nicht, ich habe es hier, glaube ich, auch mal erwähnt, dass ich mal eine Begegnung hatte. It was more of a visitation. Es war wirklich eine Begegnung. But as Paul in 2 Corinthians 12, he didn't know whether he was in the body or out of the body. Es war wie bei Paulus in 2. Korinther, wo er sagte, er weiß nicht, ob er im Körper oder außerhalb des Körpers war. What happened was that I heard these frequencies. It wasn't an audio frequency. It wasn't like audio sound waves. It was actually spiritual frequencies. Und da habe ich so Frequenzen gehört. Das waren jetzt keine Audio oder keine Schallwellen, sondern es waren wirklich geistliche Wellen, Frequenzen. I was kind of on the edge of heaven, like in a metropolitan area. Ich war wie so am Übergang zum Himmel in so einer Metropole. But everything was worshiping the Lord, just like these sounds waves were just flowing through the place. Und alles hat den Herrn angebetet und diese Wellen sind durch den Ort gegangen. It was like the plant life, the fields were worshiping the Lord. Es war so wie wenn die Pflanzen den Herrn angebetet haben. It was beautiful. Es war echt wunderschön. This is the poor example of the sounds. Also das ist ein vergleichsweise armes Beispiel für diese Klänge. Everything was worshiping God. Alles hat dort den Herrn angebetet. And when Jesus walked, when Jesus entered into Jerusalem on a donkey. Und als Jesus in Jerusalem eingewandert ist, auf einem Esel. He carried heaven. Hat er den Himmel mit sich gebracht. He was the Bethel. Er war der Bethel. Angels ascending and descending. Engel sind aufgestiegen und niedergestiegen. But as he entered into Jerusalem, everybody started automatically worshiping the Lord. Und als er in Jerusalem eingekommen ist, hat jeder angefangen, den Herrn anzubeten. And when there's a spiritual atmosphere of worship and the presence of God, und wenn da eine geistliche Atmosphäre von Anbetung und der Gegenwart Gottes ist, religious devils get a bit like that. Dann werden die religiösen Teufel so reagieren. They hate it. Die hassen das. And these religious Pharisees went, "Do you hear what these children are saying?" Und diese Pharisäer haben gesagt, hört ihr, was diese diese Leute sagen? Children were saying, "Hosanna in the highest." Und sie haben gesungen, Hosanna in der Höhe. Blessed are he who comes in the name of the Lord. Gesegnet sei der im Namen des Herrn kommt. And these religious people said, "How dare you? How could this happen? Do you hear these children?" Und die Religiösen haben gesagt, wie kann das passieren? Hörst du das? And the Lord said, "Well, if they don't." Und der Herr sagt, ja, ich weiß auch nicht. Everything else will. Wenn sie es nicht anbeten, dann werden es alle anderen Dinge machen. Dann werden es die Steine machen. Even the stars worship the Lord. Sogar die Sterne beten den Herrn an. Everything does. Alles. Everything does. Alles. Hallelujah. Hallelujah. You know, we're going to take communion right now, but I just want to give a revelation what it is. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern, aber ich möchte dir eine kurze Offenbarung davon geben, was das ist. To partake. Daran teilzunehmen. And the Lord has spoken to me about this, and you know, I went to the doctor the other day. Und hat zu mir darüber gesprochen, weil ich bin zum Arzt gegangen. He said, I'm concerned about you. Und hat gesagt, ja, ich mache mir Sorgen über dich. I need to do a blood test. Und ich musste so einen Bluttest machen. I mean, I said, well, I look okay. Und ich dachte mir, oh, ich sehe doch ganz okay aus. So I took a blood test. Also habe ich so einen Bluttest gemacht. Long story short, he was confused. Und der Arzt war dann ganz verwirrt. He literally turned the laptop around. Er hat den Laptop so dann zu mir umgedreht. He said, everything's perfect. Er hat gesagt, das ist alles perfekt. Alles perfekt. Cholesterol. Cholesterin, sugar level. Kidney. Blutzucker, alles. I said, so you are confused. He goes, yes, I am. Und dann hat er gesagt, ja, aber das verwirrt dich, oder wie? The literal words. Ja, hat er gesagt. I said, well, I'm a praying man. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jemand, der betet. A what? Er war, a praying man. Jemand, der betet. What do you pray for? What? Und für was betest du? I said, I pray for myself. I be in his presence. Ich bete auch für mich selbst. Ich bin in seiner Gegenwart. And everything comes in the divine order. Und dann kommt alles in die göttliche Ordnung. And look like the old Sylvester cartoons, Bugs Bunny or Sylvester's like. It looked at me like this. Und dann sah er aus wie in diesen Cartoons immer. So hat so geschaut. But what I'm trying to say is, when we're in His presence and we take communion every day. Aber was ich sagen möchte ist, wenn wir in seiner Gegenwart sind und jeden Tag Abendmahl einnehmen. There's a transaction that takes place. Dann wird was übertragen. There's an exchange. Das ist ein Austausch. Hallelujah. Hallelujah. Our broken, cursed physical body has been exchanged with His heavenly body. Unser zerbrochener, verfluchter menschlicher Körper wird ausgetauscht mit seinem himmlischen Körper. We come into this revelation if we eat His flesh and drink His blood. Wir kommen in diese Offenbarung, dass wenn wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken, we become fully submerged into Him. Dann werden wir komplett mit ihm vereint. That's why Hollywood and a lot of these demonic institutions are doing it in a demonic way. They're drinking blood and they're doing some demonic activity, which opens up the wrong gates. Deswegen ist es auch so, dass Hollywood und viele dämonische Vereinigungen einfach das machen auf die falsche Weise, dass sie Blut trinken und so weiter. Some of these ultimate satanic groups, when they do human sacrifices, they're opening up gates. That's what's actually happening. They're opening up spiritual doors. Das hat dann satanische Wurzeln, wo man einfach andere Türen aufmacht, geistliche Türen. It actually happened right before the flood, when the sons of God came down and took the daughters of men. Das ist auch vor der Flut passiert in 1. Mose, wo die Söhne Gottes runterkamen und Frauen als Menschen als ihre Frauen genommen haben. Und der Nachkommen davon taten das. Die taten, haben diese Opfer gebracht. And they opened up wrong doors. Und sie haben die falschen Türen geöffnet. That's why Jesus, he was very confrontive with other people when he said, unless you eat my flesh. Und deswegen, and drink my blood. Deswegen war Jesus da sehr klar und hat gesagt, wenn wir nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, you cannot be a part of me. Dann könnt ihr kein Teil von mir sein. You see, he is the door. Wisst ihr, ist die Tür. And as we eat and drink him, wenn wir von ihm essen und trinken, that is the right way, the perfect way. Das ist der richtige Weg, der perfekte Weg, heaven. in den Himmel Zugriff zu bekommen. See, when I teach some of this, wenn ich das lehre, some people freaked out. Dann drehen manchmal Leute durch. And when Jesus said, okay, if you eat my flesh and drink my blood, you cannot be a part of me, he lost a lot of his followers. Und als Jesus das gesagt hat, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann könnt ihr nicht ein Teil von mir sein, dann hat er auch viele seiner Nachfolger verloren. What's he talking about? Cannibalism. Was redet er da? Ist das Kannibalismus? No, but Jesus is the way, the truth and the life, and as we drink His DNA. Aber nein, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. His flesh, und wenn wir seine DNA trinken und sein Fleisch essen, we take on His DNA. Dann bekommen wir seine DNA. We take on His image. Dann werden wir in sein Bild verwandelt. Am I making sense? Macht das Sinn? We start to walk in the likeness of Him. Wir gehen dann in seinem Ebenbild. The fullness of the deity, the Godhead, dwells within us. Und dann wohnt die Fülle der Gottheit in uns. I want you to get the elements if you can. Ich möchte, dass ihr die Elemente nehmt, wenn ihr das könnt. Hallelujah. Hallelujah. This is all part of being established in his identity. Das ist alles ein Teil davon, in dieser Identität gefestigt zu sein. This is a part of knowing who you are. Das ist ein Teil davon, zu wissen, wer du bist. You know, when Jesus hung on that cross, wisst ihr, als Jesus an diesem Kreuz war, out of obedience, aus Gehorsam, there's two significant things that we always know. Das sind zwei Dinge, die wir immer, bedeutende Dinge, die wir immer wissen. He paid for our sin, er hat für unsere Sünden bezahlt, and our sicknesses, und unsere Krankheiten. But people don't realize, aber Leute verstehen nicht, when he called out, cried out, my God, why have you forsaken me? Als er ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? He was fulfilling the prophecy of Psalms 22. Da hat er die Prophezeiung von Psalm 42 erfüllt. He was crying out, why have you forsaken me? Er hat gerufen, warum hast du mich verlassen? Not only he died for our sicknesses, our sin, but also he took upon himself the orphan spirit. Nicht nur ist er für unsere Sünden gestorben, sondern er hat auch diesen Waisengeist auf sich genommen. The fullness of the deity of the Godhead was removed from him. Die Fülle der Gottheit wurde von ihm weggenommen. He was completely emptied. Er war komplett ausgeleert. It's like some of you feel emptied right now. So wie vielleicht einige von euch jetzt gerade sich leer fühlen. Jesus took that upon himself. Jesus hat das auf sich genommen. The orphan spirit. Diesen Waisengeist. The emptiness. Diese Leere. What happened, Lord? The Godhead is gone. Was ist passiert, Herr? Die Gottheit ist weg. Why did he do that? Warum hat er das getan? So you can be filled. Damit du gefüllt werden kannst. You can have the overflow. Du kannst den Überfluss haben. The fullness of the deity, the Godhead dwells within you. Die Fülle der Gottheit wohnt in dir. That is the price he paid, so you can be filled. Das ist der Preis, den er gezahlt hat, damit du gefüllt werden kannst. So Acts 2:17 being manifested upon you. In Apostelgeschichte 2, Vers 17 hat er sich über dir manifestiert. Just choose people like the Old Testament anymore. He poured out his spirit on all flesh. Er hat sich nicht mehr nur über Einzelnen manifestiert wie im Alten Testament, sondern er hat seinen Geist über alles Fleisch ausgegossen. We can all be possessed with the fullness of the deity. Wir können alle erfüllt sein mit der Fülle seiner Gottheit. You're Bethel with legs. Du bist ein Bethel, der Wohnort Gottes mit Beinen. You're revivalists with legs. Ihr seid erweckte mit Beinen. You're a gate within a gate. Ihr seid ein Tor in einem Tor. Jesus is the way, the truth and the life. I'm the door. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Tür. And you carry it. Und du trägst sie. You're from Zion now. Du bist aus Zion jetzt. You can prophesy. Du kannst prophezeien. You can decree. Und erklären. You can destroy the plans of hell around your family. Und die Pläne der Hölle in deiner Familie zerstören. So Father, as we eat right now, und Vater, wenn wir das Brot jetzt essen, we take upon, dann nehmen wir. Lord, we eat you. We completely take you in, Lord God. Dann nehmen wir dich auf, Herr. You are the bread of life. Du bist we das do Brot this, Lord, in the name of Jesus. We partake you. Im Namen Jesu, wir nehmen teil. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And Father, we thank you. Und Vater, wir danken dir. Lord, we thank you, Lord. Wir danken dir. Oh, we drink right now. Wir trinken jetzt. Lord, we thank you that our dysfunctional DNA has been removed right now. Wir danken dir, dass jede dysfunktionale DNA entfernt wurde jetzt. And has been replaced with your divine eternal DNA. Und dass sie ersetzt wurde mit deiner göttlichen DNA. Your likeness. Deinem the DNA Ebenbild. Of the kingdom. Die DNA des Königreichs. The supernatural intelligence. Die übernatürliche Intelligenz. Is possessing us right now as we drink, Lord God. We thank you that the laws of Christ jetzt, are flowing through our veins. Dass die Gesetze Christus durch unsere Venen gehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. I don't know about you, but I'm having a lot of fun here right now in the presence of God. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich habe sehr viel Spaß hier in der Gegenwart Gottes. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. That we're completely possessed by you. Dass wir komplett eingenommen we thank sind von you for, dir. Lord, the identity of Jesus is inside of us. Wir danken dir, dass die Identität Jesu in uns the ist. Transfiguration. die Verklärung. We are your children, you're well pleased with us. Wir sind deine Kinder, du hast wohlgefallen an uns. Shakara baruko suka. Everybody could stand right now. Könnt ihr aufstehen? Just going to wait for a moment because God's presence is getting stronger and stronger right now. We're going to lay hands on people warten, here. Gottes Gegenwart wird stärker und stärker. Wir werden auch gleich allen die Hände auflegen. Just wait upon him for a moment. We're not going to rush things. Warte einfach auf ihn für einen Moment. Wir wollen hier nicht setzen. Some of you are getting delivered. Einige von euch werden jetzt schon freigesetzt. Right now, even angels are sent ahead of your family. Und sogar jetzt werden Engel für deine Familie gesendet. Someone has a son who's addicted to computer games on right now. Jemand on computer, it's like always in front of it in the room. Ein Sohn, der süchtig nach Computerspielen ist, der ist die ganze Zeit vor seinem Computer. We break that curse right now. Wir brechen diesen Fluch in Jesu Namen jetzt. God is setting the families free here right Gott now. Gott setzt die Familien frei jetzt in the Jesu Namen. The glory of God is falling. Die Herrlichkeit Gottes fällt. Right now we thank it is manifesting within us. Wir danken dir, dass es sich in uns manifestiert. Shikara baroko shuka. Oh. Oh. Hallelujah. First of all, I want to call up those who witnessed to them tonight when they said they feel like they've completely have nothing in them. Zuerst möchte ich, dass die kommen, die like Moses, für die das so war, wie ich gesagt habe, dass sie sagen, ich habe nichts oder dass sie am Ende von ihrer selbst sind. Something is happening right now, but we want to confirm it tonight. I want to lay hands on you. Etwas ist jetzt am passieren und ich möchte das einfach bestätigen, indem ich die Hände auf ich möchte einfach, dass wir werden dann auch für euch beten, aber ich möchte, dass einfach die sich wie komplett ausgeleert fühlen, dass ihr nach vorne kommt. Now I know there could be a bit of pride. Don't feel like you know you're going to be looked upon as a spectacle. God wants you to come up the front. Vielleicht habt ihr da irgendwie Stolz, dass ihr sagt, oh, wenn ich jetzt nach vorne komme, was God denken die anderen? God is moving here right now. Aber Gott bewegt sich jetzt hier. We're going to need some catches. Wir brauchen Ordner. Oh, sorry. Men should be doing that. Lifting heavy stuff. Then again, we're in a new era now. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whew. I want you to reach out your hands to our brothers and sisters here. Ich möchte, dass ihr eure Hände zu meinen Brüdern und Schwestern ausstreckt. We thank you for the power of God is here. Wir danken dir, dass die Kraft Gottes hier ist. We need some catches ready. Wir brauchen Ordner, die bereit sind. We can just go in a straight line. That'd be great if we can all einfach in einer geraden Linie alle aufstellen, ja. Sikara baroko suka. Just start praying in the Holy Ghost. All of us bitte just pray in the Spirit. Geist. If you don't feel like doing that, that's okay. Wenn du dich nicht danach fühlst, dann ist das auch okay. But the power of God is here. Aber die Kraft Gottes ist hier. Father, we just release the glory here right now. Wir setzen die Herrlichkeit frei jetzt. We thank you for the power of heaven. Danke dir für die Kraft des Himmels. Lord, we thank you, Lord God, the revelation of what it is to be in Christ. Für die Offenbarung the fullness dessen, of the deity of the Godhead right now, in Jesus' name. We thank you for the power of heaven has been released upon this woman's body right now. Kraft Gottes über der release the glory. Shikara baroko ko sikara. We thank you, Lord God, she's set free. Dank, dass sie freigesetzt ist. Lord, we thank you for filling her up right now. Wir danken, dass du sie auffüllst. The identity of Christ in her. The reflection of your glory is upon her. Die Reflexion Gottes ist auf ihr. There it is. Take it. Da ist es. Nimm es. A revival of joy. Eine Erweckung der Freude. Seated in heavenly places. Gesetzt an himmlische Orte. Psalms 2, what it is to be seated in heavenly places. Father, we thank you for the revival of joy. We thank you for healing in a body right now. Wir danken dir für Heilung in ihrem Körper. release your power right now in Jesus' name. Kraft frei jetzt. The fire of God over this woman right now. Die Kraft Gottes über diese we Frau thank you, jetzt. Lord Jesus, releasing the glory danke, of Herr heaven. Jesus, setze deine Herrlichkeit frei. Open the eyes of her heart to see and decree. Öffne die Augen ihres we thank you for dreams and visions. Erklären, dass sie Träume Lord, bring bekommen. Her into the revelation of Jesus Christ, the image of God. Von Jesus Christus, dem thank Bild you, Gottes. Jesus. Danke, oh, the Lord is bringing revival to your family as well. Der Herr bringt Erweckung in deine Familie. God is faithful, Gott ist and treu. You stepped out in faith. Und du bist you im made Glauben a decision to follow Him. He's well pleased with you. Und du God saying He'll set you apart. And by your ability of stepping out, He's actually pleased with you because faith pleases God. Und dadurch, dass du ausgetreten bist, hat Wohlgefallen an dir. And God's going to show you His glory because your family is going to be influenced by the glory that's on you. Und Gott wird dir seine Herrlichkeit zeigen, weil deine Familie wird beeinflusst von der Herrlichkeit, die auf dir ist. Oh, thank you for Acts 16:31. Danke für Apostelgeschichte 16, Vers 31. Believe in the Lord Jesus and you and your whole household will be saved. Glaube an Jesus und dein ganzer Haushalt soll errettet werden. You receive that? In Jesus' name, release Denkst the power of God. Namen. We thank you the glory of God over this man. Wir danken dir für die Herrlichkeit Gottes über diesen Mann. Signs, wonders and miracles. Release Zeichen the glory. Zeichen und Wunder. Sikarabarokos. I thank you for the mantle. Danke für den Mantel. What it is. I don't know why I get this, but ich weiß nicht, warum ich das bekomme, in the natural it might not make sense, but God has shown you the mantle macht is to be the Holy Spirit's best friend like Catherine Coleman. Dass du sollst der beste Freund des Heiligen Geistes sein, the glory. Wie He's your best Coleman. Friend. He's your friend. Er ist dein Freund. Your friend. Right now, we thank you for the glory of God over this woman's für die body. Gottes über dieser Frau. We decree life. Wir setzen Leben frei. Right through the bone structure. Durch die Knochen. We thank you for healing. Wir danken dir für Heilung. We thank you for setting it free. Wir danken, dass du sie freisetzt. We thank you that all infirmities lifted off. Wir danken, dass alles, was nicht passt, weggenommen wird. She's no longer bound by this curse right now. Sie ist nicht mehr unter dem Fluch. We thank you, Lord, that she's completely free. I rip off the back of her. Wir danken dir, dass sie komplett frei ist. I see it's like some kind of tentacle, like an octopus tentacle. Es ist wie so ein Oktopus. We remove it off her right now for spine. So ein Tentakel, der an deinem Rücken ist und es raus. Right now, we thank you that she's free. We speak life into her body. Supernatural healing. There it is. The power of God is coming upon her right now. Die Herrlichkeit Gottes we speak and we prophesy the vertebrae is coming to the right order. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, thank you, Lord God, that you do the surgery, danke, not man. Dass du die, Operation in Jesus' durchführst. Name. In Jesu Namen. Release the power of heaven over this man. Wir setzen die Kraft des Himmels über diesen Mann frei. God's all over him. I thank you, Lord God, you unzipped him and deposited the glory. Ich danke dir, dass du ihn aufgemacht hast und die Herrlichkeit reingestellt hast. We thank you, Lord, that the Aaron is rising up within him. Und wir danken dir, dass der Aaron in ihm aufstehen mountain wird. Of strength. Der Berg der Stärke. The lion of the tribe of Judah roaring through him. Löwe vom Stamme Juda. And I thank you, Lord, that you've shut the door. It's actually God hasn't shut the door. Und Gott hat dich gebeten, die Excuse Tür me, zu machen. Let me say this. Man hasn't shut the door. God has shut the door and you're going to go into another open door. Also Menschen haben eine Tür geschlossen und Gott hat die Tür geschlossen, aber du wirst durch power eine andere Tür right durchgehen. Now. Lord, we just thank you to take my hand. The power of God's coming upon this woman of God. Nimm einfach meine Hand, dann kommt like die Kraft Gottes auf dich. Right now. Es ist wie Elektrizität jetzt. You're giving her jetzt such supernatural energy. Es gibt dir übernatürliche the fatigue Energie. Is lifting off. Müdigkeit verlässt dich. And that fatigue has been around you as lifting off. Und diese Müdigkeit, die dich herum war, die hebt sich jetzt. We speak to the glands. We speak to the cells in the body. Wir beten zu den Drüsen und zu dem Zellen. We thank you, Lord God, the supernatural energy through her mind and her brain. Wir danken dir, dass übernatürliche Energie durch ihren Verstand und ihren Gehirn geht. And sorry. The weariness. Und dass Schwäche sich hebt. We lift it off. It's like a hat. We take it off. Wir heben es weg wie right so ein now, Hut. There it is. Jetzt in Jesu Namen. Right now, it's coming jetzt off. Es hebt it's sich. Off now. And es Father, we weg. Thank you in the back of her neck. She's und free. Wir danken dir, dass in ihrem Rücken und ihrem Nacken we decree sie frei healing ist. In the neck. Wir setzen Heilung im Nacken frei. In divine order. In göttlicher Ordnung. The glory of God's all over you. God's saying to you, I love you. Gott sagt dir, ich liebe dich. Puh. He's well pleased with you. Er hat wohlgefallen an dir. There's a second word of saying this tonight, but he actually He is he, you stepped out in faith. Aber du bist im Glauben gegangen. And you might feel things didn't go the way you wanted to. Und vielleicht hat es sich angefühlt, als würden Dinge nicht so gehen, wie du es wolltest. But you're going to see the glory of God as you stand firm. Aber du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du fest stehst. And God is reversing any financial curse into blessing right now. Und Gott dreht die finanziellen Flüche in Segen um. What you're sowing isn't of the flesh, it's actually in the spirit, and you're going to have a harvest coming back. Was du gesät hast, ist nicht im Fleisch, sondern ist im Geist, und du wirst eine Ernte empfangen. You receive that? Empfängst du das? I mean, obviously, but does that make sense? Macht das Sinn? Yeah. Amen. Amen. Amen. Father, we thank you for this man. I don't know why Father, you stand out to me. I don't know why. Ich weiß nicht, warum du für mich herausstehst. A red M&M in a ball of peas. Wie so ein rotes M&M in einer Erbsenbüchse. Father, we thank you for the power of God over this man. Wir danken dir für ihn. Lord, we thank you. This man is actually has a mighty evangelist anointing. Herr, wir danken dir, dass er eine mächtige Evangelisationssalbung hat. And I see young men getting delivered and set free. Ich sehe, wie junge Männer freigesetzt werden. And what you set up, God sent you. It's from me. Und Gott sagt, das ist von mir. And whatever door He opens, 2020 of Isaiah, no one's going to shut. Und welche Tür er auch öffnet, wie es in Jesaja heißt, keiner kann sie wieder verschließen. And God has actually given you the ability. Und Gott gibt dir die Fähigkeit, to trample on snakes and scorpions, because a revelation of that is coming to you. Auf Schlangen und Skorpione zu treten, weil da wird auch Offenbarung zu dir kommen. Jesus saw Satan fall like lightning. Jesus hat gesagt, er hat den Satan wie ein Lichtblitz auf die Erde fallen sehen. To trample on these demonic powers, because the revelation of what it is to be a warrior, you're a warrior. Und du hast die Fähigkeit, auf diese Schlangen und Skorpione zu treten, wegen der Offenbarung darüber, was es heißt, ein Krieger zu sein. And even though you're accurate when it comes to being a warrior with targeting, shooting. Und auch, du wirst auch sehr zielsicher, wenn du auf die Ziele schießt. God is calling you to shoot the arrow out of the east window. Like what happened with Elisha. Und Gott beruft dich, die Pfeile aus dem Ostfenster zu werfen, zu schießen, wie bei Elisa. Kings 13. In 2. Könige 14. He told the king of Israel to shoot the arrow out of the right east window. Da hat er dem König gesagt, er soll die Pfeile aus dem rechten Ostfenster schießen. Du wirst durch das rechte Auge, das geistige Auge sehen und die Pläne der Hölle zerstören. The enemy is going to be running away from these men, and you're going to see deliverance and revival with a young generation. Der Feind wird von diesen Männern davonlaufen, der wird Erweckung sehen in der jungen Generation. In Jesus' name. In Jesu Namen. Hallelujah. Hallelujah. You're alive today because of this moment. You're right here now, alive because your life is coming to this moment where you're going to see the glory of God. Weil dein Leben kommt zu diesem Moment, wo du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst. Father, we thank you for the power of God over this woman. Danke für die Kraft Gottes über diese Frau. The fire of heaven has been released upon her. Die Kraft Gottes wird über sie freigesetzt. Wir sprechen Leben. She's free. Sie ist frei. Right now, I thank you for supernatural. Wir danken dir für übernatürliches Feuer. I see like a fuel injection of power. Ich sehe wie so eine Tankeinfüllung. Power, right? Kraft. Open her eyes to see. Give open her eyes to see. Lord, we thank you for the glory of heaven over this woman of God. Für die Herrlichkeit des Himmels über ihr. Put your hands out and receive the power of God. Just close your eyes. Schließ deine Augen. Close your eyes. Schließ deine Augen. Here it comes. Hier kommt es. Lord, we thank you, Lord. The power of God is coming upon her lungs. Die Kraft Gottes kommt auf ihre Lungen. To receive. Um zu empfangen. Breathe it in. Atme es ein. Hallelujah. Amen. Here it comes. Hier kommt es. Glory of heaven is alive here. So? Do you have a heritage of Christianity in your life? Hast du ein christliches Erbe in deinem Leben? Like your grandmother? Also wie deine Großmutter oder so? Were they believers? Haben sie geglaubt? Waren sie gläubig? Prayers? Gebetet? No. Okay. How long have you been saved for? Wie lange bist du schon erlöst? Is that all? 35 years. Is that all? Okay. So you've been born again, but your family is not Christians. Du bist von neuem geboren, aber deine Familie sind keine Christen. Okay. Nein, sie sind nicht. All right. Because I saw your mother's not. She wasn't either, right? Was she? Deine Mutter because war I saw auch nicht. That someone gave you up, like. I don't know what that means. I saw a vision of a baby being handed to God, like he'd been dedicated to God. Ich habe nämlich gesehen, wie du wie ein Baby das gewidmet wurde. So I don't know what this means, that when you were younger, you were dedicated to God. Aber ich weiß nicht, ob das heißt, dass du, wenn du jünger warst, dass du Gott gewidmet wurdest. I was alone. There was no. My mother was not here. I was in the hospital alone for 6 weeks. Ich war allein im Krankenhaus für 6 Wochen. Because I saw that you've been given up, being handed over. But God's saying to you, set apart, right from the very beginning. Ich habe gesehen, wie du einfach so aufgegeben wurdest und wie Gott, und ich habe gesehen, wie Gott gesagt hat, ich habe dich zur Seite gesetzt von Anfang schon. You might have felt there's kind of sense of abandonment, but I felt like it was handed over to God. It was like there was people, there was somebody you probably not aware of in the hospital that was praying for you. Und es hat sich vielleicht so angefühlt, als wärst du verlassen worden, aber Gott hat dich zur Seite gestellt für sich. And that's why you're here today. Und deswegen bist du hier heute. So you're set apart. Also du bist zur Seite gestellt. Und Gott ist noch nicht fertig mit dir. Healing to you now. Er möchte dir Heilung geben jetzt. Right now we thank you that her whole body, her whole frame is coming into divine order. There it is, she's getting healed right now. We break off this curse right now. She's getting set free. Sie wird freigesetzt. Just receive it, because the glory of God has been poured over like a cascade. It's like gold, honey like oil. It's been poured out. Goldenes Honig, Honig, it's like oils of light from the heaven right now. You're getting set free. Your body's been restored. Dein Körper wird wiederhergestellt. Oh, and even when you're a child, even as a juvenile too, that curse is lifting off you right now. Dieser Fluch, der hebt sich jetzt von dir. You're set free. You've been set apart from the very beginning. God's saying to you, what the enemy meant for evil, God's actually turned it around, and you're here today to give glory to God. Und was der Feind zum Bösen gedacht hatte, Gott dreht es zum Guten, damit du ihm die Herrlichkeit gibst. Hallelujah. You're a woman of God. Du bist eine Frau Gottes. You're not an accident. Du bist kein Unfall. Hallelujah. You receive that? Empfängst du das? Makes sense? Macht das Sinn? Lord, we thank you. How are you feeling? Wie geht's dir? Well, thank you. She said she's healed. Sie hat gesagt, sie ist geheilt. That's a big deal. Das ist was Besonderes. So we seal this, Lord God, with the blood of Jesus, release your glory. Das mit dem Blut Jesu. Oh, Jesus. You're just such a woman of God. God's saying to you, I love you, but also du bist so eine Frau Gottes. Prayers have gone forth. Prayers have gone up. Aber also, Gebete sind aufgestiegen, sagt er. And he's saying to you that you, oh, this is a word I get. Und ja, jetzt bekomme ich ein Wort. I think it's Psalms. It says that we no longer. Ich glaube, im Psalm heißt es. Say that words will not be fulfilled. Prophecies will not be fulfilled. This is an era where God's going to fulfill every prophecy, every promise. Da heißt es, wir werden nicht mehr länger sagen, die Worte werden erfüllt, sondern es ist eine Zeit, wo die Worte erfüllt werden. Release it right now. Wir setzen es jetzt frei. And also there's God's saying to you, the promise is also, I don't know what this means, but to see a beautiful child also there's reunited also in heaven. Und ich habe auch gesehen, die Verheißung, ich habe dann wunderschönes Kind gesehen und du wirst wieder vereint. God is promising you there's reunion with your family. Gott verheißt dir das wie Vereinigung in deiner Familie. There's reunion with your family. Das ist eine Vereinigung mit deiner Familie. The power of God is here. Die Kraft Gottes ist hier. Whew. God is saying to you, He's called you, Lord, to speak life. Gott hat sagt dir, er hat dich berufen, mit dem Leben zu sprechen. The demonic powers of manipulation, the family's broken off right und now. Und die alles über dir, deine Familie ist gebrochen in Jesu Namen. God is saying to you that He's giving you the ability to bring. Even right at the last hour, salvation. Und Gott gibt dir die Fähigkeit, sogar in der letzten Stunde einfach noch Erlösung zu bringen. There's also a unity in heaven too. God's bringing a und da ist auch eine Einheit im Himmel, in die Gott dich hineinbringt. Does that make sense? Macht das Sinn? We release it right now. Wir setzen es jetzt frei. Everything you'll know in part now, but there's a time where you'll know everything. Nur stückweise, aber es gibt eine Zeit, wo wir dann just keep having faith. Power of God's over this woman right now. Just keep your hands out. Gib mir deine Hand. There it is. Just close your eyes and receive. It's coming upon you like a wave. Schließe deine Augen und empfang. Es kommt auf dich. Here it comes. Hier kommt es. Take it. Nimm es. There it is. Da ist es. Again. Nochmal. It's not my bad breath. She's just going. Das ist nicht mein schlechter Atem. Das ist. Something's breaking off her. Das ist, weil etwas wegbricht. She's getting delivered. Sie wird freigesetzt. Just want to let you know that. Wollte nur, dass ihr das wisst. She's. It's from a break in her. She's getting delivered. Sie wird freigesetzt. She's getting delivered. Sie wird freigesetzt. Satan, you have no authority over this child Satan, of God. Du hast keine Autorität über diesem Kind Gottes. Satan, you let go of her right now. It's Satan, been too long. Sie los jetzt. You're just a disgruntled ex-employee. Du bist nur of the kingdom. Ein beleidigter Ex-Mitarbeiter. And you no longer have any control over this woman. Du hast keine Kontrolle mehr über diese Frau. She's free. Sie ist frei. In Jesus' name. In Jesu come Namen. Off her right now. Verlasse sie jetzt. Hallelujah. Hallelujah. We celebrate it's heavenly places. Yeah, wir feiern the das. Joy of the Lord. Himmlische Preise. Die Freude des Herrn. Enough's enough. Genug ist genug. Leave her alone, Satan. Lass sie in Ruhe, Satan. You've been evicted. Du bist überführt. Kashakarabar Ruko. Take it, take it, take it, take it. Satan, you're defeated right now. 2,000 years ago, it's a done deal. Finished. Im Namen Jesu. Take it, take it, take it, take it, take it. Empfang es, empfang es. We release the power of heaven over this woman of God. Setzen die Kraft des Himmels in Jesus' name, by your stripes, Lord Jesus, this woman is healed. Psalm 34, verse 7. The angel of the Lord encampeth around those who fear him and shall deliver them. The delivering angel is here right now. Setting it free. In the name of Jesus, Isaiah 61. Psalm 61. Take it, take it, take it. Nimm es, take nimm it. The fire of God is here. Das Feuer Gottes ist hier. Release your glory over this man. Setz deine Herrlichkeit über diesen Mann frei. Take it, take it. The power nimm of heaven is here right now. Die Kraft des Himmels fire. Ist hier. Shaba Ruko Sika. Power of God is here. Just completely unzip him die and deposit Kraft des Gottes ist hier. The glory of heaven over him right now. Die Herrlichkeit des Himmels über ihn. Take it. Power nimm of God. Die Kraft cool. Gottes. Bring her up again. We'll do a Benny Hinn. Bring her up again. Bring sie noch mal hoch. Bring her up again. Holy Ghost. Heiliger Geist. Father, we thank you. The power of God is bringing healing. Wir danken dir, dass der Heilige Geist dir Heilung in deinem Rücken. We thank you for the fire of God's going right through your back. Die Kraft Gottes wird durch deinen Rücken gehen. Jesus is releasing the glory. Herr Jesus, wir setzen deine Herrlichkeit frei. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Strengthen her knees. Stärke in ihren Knien. Thank you, Lord, that our whole body is coming in the divine order. There it is. Take it, take it, take it. Der ganze Körper in die göttliche Ordnung kommt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Father, release the glory over this man. Er setzt die Herrlichkeit frei über diesen. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Power of heaven. Die Kraft des Himmels. I see like a Jonah anointing. Ich sehe eine Jonas-Salbung. Oh, Jesus is actually there's a storm around you. Da ist ein Sturm um dich herum. But God is bringing you to a place. Aber Gott bringt dich an einen Ort, where you're gonna speak. Wo du sprechen wirst. Jesus just said, just open your mouth. Und Jesus sagt, öffne einfach deinen Mund. Don't be afraid. Hab keine Angst. And the glory of God's gonna be like a river. Und die Herrlichkeit Gottes wird wie ein Fluss sein. I'll get the word John 7, 38. Ich bekomme das Wort Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, aus ihm werden Ströme lebendigen Wassers fließen. And God's saying to you, just be enveloped by him. Und Gott sagt dir einfach, sei eingehüllt von ihm. Die Don't Tiefe ruft der Tiefe zu. Don't worry about your job. Mach dir keine Sorgen über deinen Beruf. The job situation. Oder deine berufliche God has called you to speak. Gott hat dich berufen zu sprechen. And when you open your mouth, the atmosphere changes. Und wenn du deinen Mund öffnest, verändert sich die Atmosphäre. Not about signs and wonders with you. It's just you're the sign and a wonder. Es ist, du bist das Zeichen und das Wunder. Oh Jesus, and you're going to change the culture. Jesus, du wirst die Kultur verändern, von der aus der du kommst. The mindset of people. Den Sinneszustand von Menschen. What it is to be free and come out of religion. Darüber, was es heißt, frei zu sein und aus Religion rauszukommen. Spirit of Elijah on this man right now. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Hallelujah. Glory of God is here. Herrlichkeit Gottes ist hier. Take my hand. The power of God is coming upon you right now as I speak. Die Kraft Gottes kommt jetzt, als werden wir sprechen. There it is. Hier ist es. Take it, take it, take es, it, take es. It, take it. There it is, just receive it. Da ist es, empfang es. Receive it, the glory of God empfang is here. Es. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Power of God is coming upon you. Just both hands on you, like that. Leg beide Hände auf mich. Is your husband here? Ist dein Mann hier? Where is he? Wo ist er? Come on the front. Komm. Because I just see a... Lord, I just thank you, Lord, for the power of agreement right now of the glory of this family. Die Kraft der Übereinstimmung. Lord, we thank you, Father, the faithfulness, but also danke für die Treue. It's like a dormant volcano with your family. Aber das auch wie ein schlummernder Vulkan in eurer Familie. Ihr habt Kinder, I just see like a dormant volcano. There's going to be like an eruption of ich glory. Ich sehe wie ein schlummernder Vulkan, das wie so eine Eruption der Herrlichkeit. Life. We thank you, Father, for the glory of God over this family. Wir danken dir für die Herrlichkeit Gottes in dieser Familie. And every word that has come out of your mouth, every prayer is a promise. Und jedes Wort, das aus eurem Mund kommt, jedes Gebet ist eine Verheißung. Just keep praying. Also bleibt dran zu beten. You're going to see the laws of attraction. The glory of God has been released over your family. Ihr werdet sehen, wie die Dinge angezogen werden. In Jesus' name, there's such an anointing over one of your children. Oh, da ist so eine Salbung auf einem eurer Kinder. Puh. Oh, the glory of God is so strong. Die Herrlichkeit Gottes ist so stark. The glory is so strong over you as well. Und die Herrlichkeit ist auch so stark über dir. Put your hands out, get ready to receive, because the baptism of the Spirit of Elijah is coming upon you. Weil die Taufe des Geistes Elia kommt auf dich. Take it, take it. God is filling you. Gott the fullness dich. Of the deity is completely deposited into you. Der Gottheit and the identity of what it is to be a loved child. Und die Identität von dem, was es heißt, ein geliebtes Kind zu sein. Loved by God. Das geliebt wird von Gott. Shakara Baroko Sika, there it is. Take it, take da it, take it, take es, it, take nimm es. It. Hallelujah. Hallelujah. Who I see also flags. Ich sehe auch Flaggen. I'm seeing in the spirit flags around you. I don't know ich what's going on here. Um dich herum. Ich weiß but nicht, God's giving you the ability to be creative. Weil Gott gibt dir die Fähigkeit, kreativ zu sein. I'm seeing a vision of flags and the creativity of what ich you're doing. Ich sehe die Flaggen und die Kreativität in dem, was du tust. Lord, I thank you, Jesus. Ja, ich danke the banner dir, of God is around you. Das Banner Gottes ist um dich herum. And I see, Lord God, I thank you that there's actually a supernatural. As I saw last night, an angel come to me. I'm just decreeing this. There's an angel that's giving you the ability to be flexible. Und wie ich gestern den Engel gesehen habe, sehe ich einfach so einen Engel, der gibt dir die Fähigkeit, flexibel zu sein, übernatürlich und kreativ. I don't believe we're meant, but I just see like an anointing, like an Elastica girl, you know? Sorry? Elastic girl. Ich sehe einfach auf dir wie die Salbung von diesem Elastic Girl. There's an angel that actually empowers you, that dances with you. Und da ist ein Engel, der dir die Kraft gibt und der mit dir tanzt. And it's going to be supernatural, and God is actually he's getting the glory for when you do this. Und es wird übernatürlich sein, und Gott wird die Herrlichkeit bekommen dafür, wenn du das tust. And God's giving you the finance to be able to do it and go forward. Und Gott wird dir die Finanzen geben, das zu tun. Hallelujah. I don't know who you are. Does that make sense? Macht das Sinn für dich? Hallelujah. Thank you, Jesus. Power of God's all over this woman right now. Kraft Gottes über diese Frau. Er liebt dich. You got a lovely smile. Du hast ein hübsches Lächeln. Just reach your hands out. Heb deine Hände hoch. The weight of glory is coming upon you. Just close das Gewicht your eyes der Herrlichkeit kommt auf dich. Schließ deine Augen. God is releasing divine order over your Gott heart. Setzt göttliche Ordnung über deinem Herz frei. Power of God's upon you. Die Kraft Gottes ist auf dir. He's releasing the sleeping anointing. Er setzt die Schlafsalbung frei. Lord, I thank you that when she sleeps, there's a wakey-wakey angel that gives a revelation. Ich danke dir, dass wenn sie schläft, dass da dieser wakey-wakey Engel ist, der ihr Offenbarung gibt. Zechariah 4. In Zachariah 4. And when she sleeps through the night. Und wenn sie schläft, dann wird sie durch die Nacht schlafen. The pressure on her brain and her body is lifted off right now when she sleeps. Der Druck auf ihrem Gehirn und auf ihrem Körper ist, hebt sich jetzt. And her heart rhythm is coming in the divine order. Und der Herzrhythmus kommt in die göttliche Ordnung. Release the glory over her right now. Setz die Herrlichkeit frei über ihr jetzt. Lord, we thank you that her shoulders have been restored. Herr, wir danken dir, dass ihre Schultern freigesetzt werden, wiederhergestellt werden. Power of heaven. Die Kraft des Himmels. Thank you for this woman of God. Danke für diese Frau Gottes. The glory of God's all over you. Thank you for an open heaven that baffles around him. And I thank you, Lord Jesus, you've given her the authority. Ich danke dir, dass du dir die Autorität gegeben hast. To fall in love with Jesus all over again. Noch mal ganz neu in the Lord says, I'm your lover, your mother, your brother, all in one. Er ist dein Liebhaber, dein Bruder, alles in einem. He's about to release a whole new level, what it is. Er setzt ein ganz neues Level von dem frei, was es heißt. To know the lover of your soul. Den Liebhaber deiner Seele zu kennen. Father, we thank you for also the ability for her to. What do you do for your job? Was machst du beruflich? Lehrst du? A HR director. So you equip Personalleiter. Yeah. Okay. Because I see you like equipping and training and teaching. Ich sehe, wie du ausrüstest und lehrst. Hast du das schon mal gemacht? Noch nicht. Yeah. And God's actually bringing you into that level with. Gott bringt dich in diese Berufung. With a promotion where you actually have seen you speaking at conferences. In der Beförderung, ich habe gesehen, wie du an Konferenzen sprichst. In the arena of the world, but you're actually like a Joseph. We just thank you for that anointing. Und das ist release the wisdom die Arena der Welt, aber du bist wie ein Joseph. So teaching, anointing to be able to equip people with wisdom, but supernatural wisdom. Und du lehrst sie in der göttlichen Weisheit, übernatürlichen Weisheit. You're humbling yourself before the Lord, and He's filling you. Dass du dich vor dem Herrn demütigst und erfüllt dich. God is actually releasing you from prison, metaphorically. Und Gott metaphorisch befreit dich aus dem Gefängnis. Also the tormentor that's around you is breaking off, is leaving you right now. It's a spirit. It's actually a Jezebel spirit. Das ist ein Isabel Geist. That's been speaking, trying to shut you down. Der versucht hat dich unterdrücken. Anxiety too. That. Und das bewirkt auch Angstzustände. Causes that anxiety. That's coming off right now. Und das hebt sich jetzt in Jesu Namen. Fire right now. It's coming off you right now. That spirit, lying spirit. Dieser lügende Geist wird gebrochen über deinem Verstand in Jesu Namen. You're coming out of prison and God is actually restoring Gefängnis und Gott stellt dich wieder her und gibt dir Weisheit in Jesu Namen. Macht das Sinn? Absolutely. 100%. Father, we thank you for the power of God over this man. Vater, wir danken dir für die Kraft Gottes über diesen Mann. You remind me of a friend in Australia. There's always a double the other side of the world. Du erinnerst mich an einen Freund aus Australien. Es gibt immer einen Doppelgänger auf der Welt. Father, release your power over this man. Vater, wir setzen deine Kraft frei über diesen Mann. You got sort of like a Daniel Craig anointing on you, you know? Du hast die Daniel Craig Salbung auf dir. Father, release the power of God over this man. Herr, setz die supernatural Kraft Gottes über diesen Mann frei. Better than James Bond. Autorität. Release your glory over him right now. Wir setzen deine Herrlichkeit frei. In Jesus' name. In Jesu Namen. Take the authority right now. Nimm die Autorität. Release it right now. The power of God's all over you. Die Kraft Gottes über dir. Lord, in Jesus' name. I thank you. Maybe everybody can come up and we can just continue here. Wir können vielleicht alle nach vorkommen und weitermachen. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch sind begeistert von dem, was Gott tut? Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, weißt du, wir sind in dieser Dimension, wo wirklich dieser Raum der Begegnung mit dem Vater freigesetzt ist. Wir sind in dieser Dimension, wo wirklich dieser Raum der Begegnung mit Jesus freigesetzt ist. Wir sind im Wohnzimmer des Vaters. Und wenn wir jetzt heute Abend, jeden, der das möchte, die Hände auflegen werden, dann glaube ich, dass aus diesem Raum der Begegnung mit ihm wirklich etwas downgeloadet wird, etwas freigesetzt wird über dir, etwas sich in deinem Leben freisetzt. Einige von euch werden vielleicht heute Abend, was weiß ich, entweder auf dem Boden liegen und Visionen haben oder du wirst stehen und vielleicht empfindest du gar nicht groß was, aber du gehst nach Hause und plötzlich beginnst du göttliche Träume zu haben, die du es bisher nicht gehabt hast. Andere werden vielleicht heute Abend hier in Trance fallen und den Himmel sehen, vielleicht Dinge im Himmel sehen, mit Jesus durch den Himmel gehen. Wie auch immer, dieser Raum der übernatürlichen Begegnung ist geöffnet hier an diesem Ort. Halleluja, wir haben so gewaltige Zeugnisse aus den letzten Gottesdiensten, wie Gott Menschen begegnet ist, wie Menschen Gott begegnet sind. Und ich glaube, dass er heute Abend weitere Initialzündungen in diese Dimension hinein freisetzt. Und Adam und ich und dann auch diejenigen, die wir hier schon trainiert haben, können dann auch mit einsteigen. Wir machen es jetzt so, dass wir die Musik im Hintergrund aus und dafür das Lobpreisteam kommt nach oben und begleitet uns im Hintergrund wirklich in diesem Fluss. Ihr könnt es schon mal bereit machen hier oben, startet einfach los. Wir wollen wirklich, er weiß, es ist ganz wichtig, wir fixieren uns auch nicht nur auf den Dienst von einer Person oder von einer Handauflegung, sondern es geht um diese Begegnung mit ihm. Das heißt, wir beten Jesus an, wir schauen auf ihn und dann empfangen wir. Das heißt, auch wenn dir schon die Hand aufgelegt ist, bleib einfach in diesem Raum der Begegnung. Bleib einfach da drin, okay? Auch bevor dir die Hand aufgelegt ist. Weißt du, manche werden vielleicht Gott begegnen, bevor überhaupt irgendjemand dich berührt hat und du liegst schon auf dem Boden und weinst und schluchzt, weiß gar nicht warum. Weil einfach Gott dir begegnet, weil Gott zu dir spricht, weil Gott ein Wort zu dir redet. Weißt du, ein Wort kann dich umhauen. Ein Wort von Gott kann dich umhauen. Also das ist diese Initialzündung aus dem Raum des Geistes und wie auch immer sie zu dir kommt, du schaust auf ihn, du betest ihn an und du vertraust ihm, dass er es tut. Also vielleicht warst du schon in einigen dieser Ausgießungsgottesdienste jetzt, aber ich sag dir, jedes Mal hat Gott für dich was Neues, wenn du es willst, wenn du dich danach ausstreckst. Jedes Mal hat Gott was Neues. Es ist eine neue Begegnung. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für eine neue Begegnung, Herr. Für eine neue Begegnung, Herr. Für eine neue Begegnung, Herr. Heute Abend, Herr. Herr, persönlich in dir, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Glaub ihm dafür. Glaub ihm dafür. Glaub ihm für diese Begegnung. Begegnung im Geist. Halleluja. Let's go and just lay hands on people. Halleluja. Danke, Vater. Danke. Ordner bitte auch beim Adam auch Ordner. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, wir bewegen uns einfach im Geist, vertraue ihm, er begegnet dir an dem Ort, wo du bist. Wir bewegen uns einfach im Raum, wenn ich oder Adam oder jemand anders an dir vorbeigeht und dir nicht gleich die Hand auflegt, dann sei nicht sofort frustriert, sondern vertraue einfach dem Heiligen Geist, er wird dich berühren, wir kommen schon. Bleib einfach da, wo du bist und warte einfach, dass Gott dir begegnet. Halleluja, danke Jesus, danke. Für die Söhne Gottes. Halleluja, danke Jesus. Nimm sie mit an diesen Ort, Herr. Bet ihn an. Halleluja. Der Heilige Geist bewegt sich im Raum. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Mehr von dir, mehr von dir, mehr, mehr, mehr. Oh, mehr. Halleluja. Bet ihn an, bet ihn an. Schau auf ihn, schau auf ihn. Halleluja. Schau auf ihn. Oh, Jesus. Yes, encounter with you, Lord. Oh. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Oh, ja. Nimm sie mit dir zum Vater. Halleluja. Nimm sie mit dir zum Vater. Jetzt, Herr. Oh, ja. Halleluja. Ja. Hab Spaß. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Jesus. More, Lord. More, Lord. More, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. More, Lord. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Keine Angst. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf den Vater. Wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. In Jesu Namen. Vater, nimm sie in diesen Raum der Begegnung mit dir. Deine geliebte Tochter, der du gefallen gefunden hast. Begegnung mit dir, Herr. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Unleugnbare Begegnung mit dir, Herr. Danke, Vater. Ja. Gib ihm ein Zeichen, Herr. Jesus. Er hat dich gebeten, also gib es ihm, Herr. Göttliche Begegnung, göttliche Begegnung. Oh, der Vater nimmt dich in eine neue Dimension. Jesus, Jesus. Danke, Vater. Bet ihn an, bet Jesus an. Schau auf nichts anderes, bet Jesus an. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, oh. Halleluja. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh. Ja, lass uns fließen im Heiligen Geist. Lass uns fließen im Heiligen Geist. Oh, oh, da ist Kraft. Da ist Kraft, die ausgeht vom Strom Gottes. Der Strom vom Thron. Der Strom vom Thron. Aus dem Strom. Oh, God is a consuming fire. God is a consuming Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Ich sehe auch Menschen wirklich aus deiner Volksgruppe, aus deiner ursprünglichen Volksgruppe, die du berührst. Und ich weiß nicht, ob du bisher dafür schon ein spezielles Herz hattest, aber Gott wird dich gebrauchen. Hat er dir gesagt schon, ja. Halleluja, ist Bestätigung. Und der Vater sagt dir, ich stehe hinter dir, ich stehe hinter dir dabei. Wie Mose, der gesagt hat, ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. Und wenn sie mich ablehnen, was ist dann? Gott hat gesagt, ich stehe hinter dir. Keine weiteren Fragen. Touch him, Lord. Oh, Jesus. Halleluja. More. More, Lord. Oh, Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für diesen Raum der Begegnung. Ich danke dir für diesen Raum der Begegnung. Danke dir für diesen Raum der Intimität. Danke, dass du diesen Raum geöffnet hast. Wow, Jesus. Flutet. Oh, ich sehe, wie um dich herum wirklich ein See, ein Meer. Oh, ein Meer von Herrlichkeit. Und es ist eine neue Zeit. Das heißt, im Wort Gottes heißt es, ich öffne in der Wüste Quelle. Ich öffne in der Wüste Teiche. Ich öffne in der Wüste ein weiten Raum von Herrlichkeit, einen weiten Raum von Fluten. Und ich sehe, wie du wirklich in diesen Fluten wartest, die sich um dich herum freisetzen. Ja, von heute an ist nicht mehr nur Rinnsale, von heute an ist nicht mehr nur Tropfen, sondern von heute an ist Fluten, Fluten, Fluten, Fluten, Fluten in Jesu Namen. Halleluja, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, touch him, Lord. Oh, nimm ihn hinein in diesen Raum. Nimm ihn hinein in diesen Raum der Begegnung mit dir, Herr. Oh, oh, danke, Vater, der Raum der Begegnung, Herr, mit dir. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, er ist bereit, Vater. Danke, Vater, wirklich sehr, wie Gott wirklich euer Haus zu einem Pool macht, wirklich zu einem Teich Bethesda, zu einem Heilungspool. Und nicht nur ihr selber werdet baden, sondern andere werden hineinspringen und werden baden. Andere werden mit euch hineinspringen und baden. Es wird viel Freude sein und Freisetzung. Halleluja und Liebe. Oh, danke, Jesus. Und Fülle. Oh, Fülle. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du machst Überfluss aus Mangel. Johannes 10, 10. Der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Es fließt von euch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Jesus, oh Jesus, danke, Vater. Nimm sie hinein, Herr, in diesen Raum der Begegnung mit dir. Wie Philippus gesagt hat, zeige uns den Vater und es genügt uns, Herr. Danke, Jesus. Wer dich sieht, der sieht den Vater. Und du zeigst dieser wunderbaren Tochter Gottes den Vater. Und es genügt ihr. Und es gibt keinen Mangel mehr. Und er ist alles, was sie braucht. Das ist alles, was sie braucht. Alles, was sie braucht. In Jesu Namen. Alles, was sie braucht. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Ziehen tiefer hinein, Herr. Ziehen tiefer hinein, Herr. Oh, ziehen tiefer hinein, Herr. In diesem Raum der Begegnung mit dir, Herr. Oh, never be the same again. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Transformation, Herr, in der Begegnung, Herr. Transformation vor deinem Angesicht, Herr. Danke, Vater, für Transformation vor deinem Angesicht, Herr. In der Begegnung mit dir, Herr. Nimm ihn tiefer, Herr. Jetzt. Jetzt, Herr. Jetzt. Jetzt, Herr. Jetzt, Herr. Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit der Begegnung. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr, für diese Zeit der Begegnung. Vater, Tochter, Zeit. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, dass du aus Momenten, Herr, aus Momenten, Herr, machst du eine Kette und aus der Kette machst du einen Strom, Herr. Und aus Momenten der Begegnung machst du eine Kette aus Begegnungen und aus der Kette der Begegnung machst du einen Strom. Ein Strom, der ins ewige Leben fließt. Ein Strom, der durch ihn fließt und aus ihm fließt und zu den Menschen fließt und Menschen verwandelt im Strom. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Weich hinein jetzt, Herr. Es hat begonnen, Herr. Danke, Vater. Es hat begonnen, Herr. Halleluja. Es hat begonnen. Danke, Jesus. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Tiefer. Oh, oh. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich sehe dich wirklich wie in einem Pool. Und du hast wirklich Spaß. Du spritzt herum in diesem Pool. Und da ist wirklich diese kindliche Freude. Und der Vater hat diese kindliche Freude mit dir. Und du spritzt in diesem Pool. Und da ist Leichtigkeit. Oh, und Frische. Oh, ein Raum der Erfrischung. Ein Raum der Erfrischung. Oh, ein Raum der Kindlichkeit. Neu geöffnet in Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Frische. Oh, Leichtigkeit in Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, er liebt dich. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr. Und er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich geliebt, auch in dem Moment, wo du dich genau entgegengesetzt gefühlt hast. Genau in diesem Moment war ich da und ich habe dich geliebt. Ich habe dich geliebt in den Momenten von Scham, in den Momenten von Angst, in den Momenten von Furcht. Ich habe dich geliebt. Gerade jetzt komme ich an diese Orte in deiner Seele und ich fühle dich mit meiner Liebe. Und ich nehme das Trauma weg und ich nehme Scham weg. Oh, ich fühle dich mit meiner Liebe. Ich fühle dich mit meiner Liebe. Oh, danke, Vater. Danke, Liebe. Danke, Vater. In diese neue Dimension, in diesen Rhythmus. Halleluja. Halleluja. Und mit dir werden andere hineintreten in diesen neuen Rhythmus. Mit dir. Du ziehst wiederum andere mit dir. Bring sie mit, lad sie ein. Das sind Menschen um dich herum, die in diesen Rhythmus eintreten müssen. Halleluja. Menschen, die vielleicht Gott noch gar nicht kennen. Aber du trittst ein in diesen Rhythmus. Und mit dir werden andere mitgezogen. Also lad sie ein. Lad sie ein. Am Sonntag haben wir Herrlichkeit zum Wunder Gottesdienst. Und es wird weitergehen mit dieser Ausgießung des Geistes. Und es sind Menschen um dich herum, die du mitbringen wirst und die mit hineintreten werden in diesen Raum. In diesen Raum der Begegnung. Oh, oh, ja, Jesus. Oh, ja, Jesus. Jesus. Oh, ja, Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, lass sie die Engel sehen, Herr. Lass sie den Himmel sehen, Herr. Oh, nimm sie mit dir, gerade jetzt, Herr. Dass sie diese Begegnung haben mit dir, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, eine Begegnung, die sie nie vergessen wird, Herr. Danke, Vater. Yes. Halleluja. Bleib einfach in dieser Begegnung. Bleib einfach drin, bleib einfach drin. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Tanz mit ihr, tanz mit ihr, tanz mit ihr. Dance with her, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Ja, nimm sie hinein, nimm sie hinein. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Göttliche Leichtigkeit. Oh, oh, göttliche Leichtigkeit. Jesus. Oh. Danke, Vater. Danke, Vater. nimm sie hinein. Deine Fülle, nimm sie hinein. Nimm sie hinein in diesen Raum der Begegnung, Herr. Nimm sie hinein, Vater. Deine Fülle, danke, Vater. Deine Fülle, danke, Vater. Oh, zu deinen Füßen, Jesus. Oh, wie Maria. Oh, Jesus. Jesus. Oh, und während du zu seinen Füßen sitzt, sagt Gott, nehme ich dich ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm her, junge Dame. Junge Dame. Junge Dame. Komm, komm, komm her. Sag mir mal, was hast du gerade erlebt? Vater, danke, Vater. Wem ist noch nicht gedient worden in diesem Sturm? Halleluja. Oh, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, halleluja. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Mehr, Herr, mehr, Herr. Oh, Jesus, wem ist noch nicht gedient? Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Herr. Du liebst deine geliebte Tochter. Die Letzten werden die Ersten sein. Oh, Jesus. Jesus, danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Liebe. Offenbare deine Liebe noch viel tiefer, Herr. Offenbare deine Liebe, Herr. Oh, danke, Herr, für eine neue Offenbarung deiner Liebe. Ein neuer Touch deiner Liebe. Ein neuer Touch deiner Liebe. Oh, mehr, Herr. Oh, fließ in ihr Leben, Herr. Wind des Geistes. Wind des Geistes. Oh, Wind des Geistes, nimm sie mit dir, Herr. Wind des Geistes. Oh, Wind des Geistes. Oh, Jesus. Halleluja, Geist der Fürbitte. Geist der Fürbitte. Ich sehe einen Geist der Fürbitte, der auf dich kommt. Oh, ein Geist der Fürbitte. Ein Geist der Fürbitte. Ein Geist der Fürbitte. Ein Geist der Fürbitte. Ein Geist der Fürbitte. Halleluja, Jesus. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Herr, für deinen frischen Wind, Herr, in seinem Leben, Herr. Danke, Vater, für den frischen Wind. Den frischen Wind aus den Tiefen weht er dich in die Höhen. Aus den Tiefen in Höhen, die du nie gekannt hast. Oh, an denen du nie gewesen bist. Er weht dich aus den tiefsten Tiefen in die höchsten Höhen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, Heiliger Geist, tu dein Werk. Jesus, Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, für den Strom deiner Liebe. Danke, Vater, für den Strom deiner Liebe. Danke, Vater, für den Strom deiner Liebe, Herr. Oh, oh, Wem wurde noch nicht gedient in diesem Strom? Wem wurde noch nicht Hand aufgelegt und du möchtest, dass dir noch gedient wird? Komm einfach noch nach vorne. Halleluja, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Danke Vater. Oh, füll deine Tochter, Herr. Füll deine Tochter mit der Liebe des Vaters. Danke, Vater. Gott sagt, ich sehe, dass du offen bist. Ich sehe, dass du mich willst. Ich sehe, dass du hungrig bist nach mehr von mir. Und ich habe gesagt in meinem Wort, glückselig sind die, die hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig sind die, die arm sind vor Gott und es wissen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du gerade jetzt ein Teil des Himmelreiches offenbarst. Ja. Einfach ein Geschmack, ein Stück des Himmels, Herr. Für sie jetzt, Herr. So wie die blutflüssige Frau gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, wenn ich nur einen Zipfel berühre, dann ist es schon genug. Da danke ich dir, Vater, dass du ja wirklich ja, einen Zipfel deines Königreiches gerade jetzt zu berühren gibst. Und darin ist vollkommene Sättigung, darin ist vollkommene Genüge. Danke, Vater. Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Tsch, mehr, mehr. Mehr, ja. Oh, nimm sie mit deiner Liebe, Vater. Oh, oh, oh, oh. Ich sehe wirklich, bei dir sehe ich jetzt wirklich ganz konkret, ich sehe, dass er dir wirklich Zeiten geben wird unter der Decke. Das ist kein Schema, aber bei dir sehe ich das wirklich im Geist. Du wirst Zeiten unter der Decke mit ihm erleben. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Oh, oh. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Intimität mit dir, ganz tiefe. Oh. Oh, ich sehe, wie er wirklich hier diese Pipeline der Begegnung mit sich wirklich in dein Innerstes legt. Oh, Pipeline, permanente Begegnung mit ihm. Halleluja, danke, Vater. glaube, dass Gott dich auffüllen möchte. Halleluja. Weich sie ein jetzt, Herr. Jesus. Jesus, Begegnung mit dir. Begegnung mit dir, Herr. Halleluja. Halleluja. Gib ihm einfach Zeit, also er redet zu dir. Gib ihm einfach Zeit. Halt an nichts fest, aber gib ihm Zeit. Sei nicht verkrampft, sei locker. David, wurde dir schon gedient? Nein, Schwester. Das muss prophetisch gewesen sein. Danke, Vater. Vater, Sohn, seid Herr. Vater, Sohn, seid Herr. Vater, Sohn, seid Herr. Wir sind im Wohnzimmer des Vaters. Lebendigkeit in der Beziehung zu dir, Vater. Neue Lebendigkeit, Vater, Sohn. Danke. Danke. Halleluja. Ich sehe im Geist, es ist für einige hier, einige werden durch die nächste Zeit wirklich eine Erweckung ihre Beziehung zum Vater erleben. Welche Beziehung, wo du mit ihm redest, wo er mit dir redet. Jesus hat es gesagt in Johannes 16, weißt du, er will mit dir reden ohne Vermittler. Ich meine, der prophetische Dienst ist total wichtig, sagt das Wort Gottes, und zwar zur Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Aber er ist nicht ein Vermittler des Redens Gottes, der prophetische Dienst, sondern er führt dich hin dahin, dass du selber in diese Beziehung eintrittst zum Vater und seine Stimme hörst. Weil Jesus hat gesagt in Johannes 16, 26, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, also stellvertretend, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Mit anderen Worten, der Vater will direkt mit dir sprechen, direkt mit dir kommunizieren. Der Vater selbst hat dich lieb. Du kommst im Namen Jesus, du kommst durch Jesus. Aber der Vater selbst hat dich lieb, hat Jesus gesagt. Und will mit dir direkt kommunizieren, ohne Vermittler. Halleluja. Und einige werden wirklich in dieser kommenden Zeit, viele, vielleicht jeder hier, jeder, der offen ist dafür, wird eine Erweckung wirklich der persönlichen Beziehung zum Vater erleben. Auch über Livestream sage ich dir das. eine Erweckung der persönlichen Beziehung mit dem Vater. Halleluja. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Lass sie dich sehen, Herr. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Vater-Tochter-Zeit. Vater-Tochter-Zeit. Ja, da ist es. Danke, Vater. Da. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Thank you. spüre, ja, bei einigen immer noch tiefer geht. Bleib einfach drin. Also das ist vom Himmel initiiert. Das ist nicht vom Menschen initiiert. Deshalb ist es unabhängig von Menschen.